Also erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr auf diesen Vortrag, der wahrscheinlich jetzt so schon 2 bis 3 Monate halb in Vorbereitung ist. Und natürlich auch eine Einführung oder einen Einstieg in den Lesekreis bieten soll, der nächste Woche anfängt, wo ich hoffe, ein paar der Gesichter hier wiederzusehen. Wie ich sehe, die meisten hier kennen Platypus schon. Bei 2 Leuten da hinten bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen mache ich die Vorbemerkung zu Platypus ganz minimal, weil wir auch noch einiges vor uns haben. Platypus ist ein Projekt der Selbstkritik und der Selbstbildung mit dem Ziel einer praktischen Reorganisation einer marxistischen Linken. Und zu diesem Zwecke setzen wir uns mit der Geschichte der Linken und des Marxismus auseinander und fragen, was diese historische Erfahrung heute noch bedeutet. Und heute wird es eben konkret um die Bedeutung der historischen Auseinandersetzung des Marxismus mit der Frage des Imperialismus gehen. Die Reaktionen auf Imperialismus schwanken meist zwischen so einer sehr libidinös aufgeladenen Erregung angesichts der Zuspitzung zwischen Freund und Feind und einer überforderten Verwirrung angesichts eines Strudels zwischen politökonomischen und geopolitischen Daten und Statistiken. Und das Thema lädt auch ein zu einer Riesenmenge an Fragen so nach dem Motto, alles, was man jemals über die Dynamiken von Weltwirtschaft, Geopolitik und Geschichte des 20. Jahrhunderts wissen wollte und das heutige China, Russland und Iran obendrauf. Und das werde ich natürlich hier nicht alles behandeln können und ich werde mich auch bei Fragen für den Vortrag heute sehr disziplinieren, möglichst bei dem historischen Selbstverständnis des Marxismus zu bleiben, auch wenn wir natürlich bei einem Getränk danach noch über alles Mögliche reden können und auch im Lesekreis für sehr viele Gespräche noch Zeit sein wird. Also es geht hier wirklich um die Frage, was hat der Marxismus unter Imperialismus verstanden und was hat der Marxismus unter dem Kampf gegen Imperialismus verstanden? Und wenn ich Marxismus hier sage, dann meine ich das immer in gewisser Hinsicht auch implizit gleichbedeutend mit Lenin. Also Lenin ist schon natürlich hier die zentrale Bezugsperson. Und der Vortrag ist so halb Vortrag, halb Workshop, einfach weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass solche Vorträge sehr dicht sind und dann sehr erschlagend sind. Das heißt, der Vortrag ist in 4 Abteile gegliedert und ich werde nach jedem Abschnitt direkt quasi die Möglichkeit geben für Fragen, Anmerkungen, kleine Diskussionen und dann gehen wir weiter. Genau, weil ich einfach gute Erfahrungen auch schon damit gemacht habe und man so ein bisschen mehr, ja, so halb auch in einem Gespräch ist. Und der erste Abschnitt wird sich mit den Ursprüngen der Frage des Imperialismus bei Marx und Engels selber beschäftigen. Vor allem halt bei denen, also vor allem mit den Stellen, auf die sich dann Lenin auch bezogen hat. Der zweite Abschnitt geht konkreter über Lenin selber und wie er den Imperialismus verstanden hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Der dritte Abschnitt, da müssen wir ein bisschen gucken, wie gut wir vorankommen und wie viel Zeit wir dafür nehmen. Der dritte Abschnitt wäre nochmal so ein kurzer Fokus auf so ein paar Reizpunkte beim Imperialismus, nämlich die nationale Befreiung und die Frage, was mit reaktionären Regimen ist, sofern sie sich in einem Kampf gegen den Imperialismus befinden. Und am Ende werde ich ganz kurz noch ein wenig über die Frage von, was ist mit Marxismus und Imperialismus heute? Aber nur ganz kurz. Und vorab würde ich nur eine letzte Sache noch sagen, dass ich denke, dass 2 Punkte, die sozusagen durch den Vortrag laufen werden, die mit der Frage des Imperialismus immer zusammenhängen, sind einerseits die Revisionismusfrage. Und andererseits, und das wird noch ein bisschen mehr auch im Vordergrund sein und auch im Lesekreis noch mehr im Vordergrund stehen, ist die nationale Frage. Okay, Also, ohne weiteres Vorgeplänkel fangen wir an mit dem ersten Abschnitt zu den Ursprüngen der Frage des Imperialismus bei Marx und Engels. Spätestens seit der Abrechnung von Marx und Engels mit ihrem nachhegelianischen philosophischen Umfeld war ihre grundlegende Selbstverständigung abgeschlossen. Und der wesentliche Geist des Marxismus hat sich seitdem nicht mehr verändert. Diese grundlegende Haltung, die sie seit diesem Zeitpunkt eingenommen haben, findet sich vor allem in der Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie und dem Kommunistischen Manifest. Also, nach dem Motto, damit die Menschen überleben, gehen sie Produktionsverhältnisse ein, die ökonomische Basis bestimmt den Charakter des ideologischen und politischen Überbaus, in der Entwicklung der Produktivkräfte geraten diese in einen Widerspruch mit den Produktionsverhältnissen und aus diesem sozialen Widerspruch entsteht ein politischer Kampf der Klassen der Ausgebeuteten und Ausbeuter. Und insofern ist die Geschichte der Menschheit als eine Geschichte der Klassenkämpfe zu verstehen, worin die bürgerliche Gesellschaft und der Kampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat die letzte Etappe ist. Die Macht im Staat des Proletariats ist die Bedingung für die Aufhebung aller Klassen und jeglicher Unterdrückung und die Bedingung auch für die Überwindung der Selbstentfremdung des Menschen, also das Ende der Vorgeschichte. Die Kommunisten haben keine von dem Proletariat getrennten Interessen. Der einzige Unterschied ist, dass die Kommunisten das internationale Interesse des Proletariats und die Gesamtbewegung des Proletariats im Blick haben. Also diese ganz grundlegende Einstellung von Marx und Engels hat sich seit dieser frühen Selbstverständigung spätestens 1844 nie mehr geändert. In einem sehr allgemeinen Sinne. Es gibt aber einige prominente Momente, in denen sie ihre Sicht angesichts bedeutender politischer Ereignisse derart spezifiziert und konkretisiert haben, dass man in einem gewissen engeren Sinne hier von einer Veränderung ihrer Position sprechen kann. Und diese Veränderungen haben meistens etwas zu tun mit, sagen wir mal, gewissen Sichtweisen, die man dann rückblickend als vielleicht noch naive, fortschrittsgläubige Sichten ansehen würde. Und sind immer eigentlich Punkte, die in den Revisionismusdebatten auch besonders stark aufkommen. Und alle diese Veränderungen sind eigentlich ein Versuch zu konkretisieren, was der Standpunkt des Proletariats ist. Was ist proletarische Politik? Die erste wichtige Veränderung in diesem Sinne geschieht angesichts der gescheiterten bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848. Und die damit verbundenen Gedanken finden sich nicht nur, aber am deutlichsten in Marxens Schriften zu Frankreich, und dem Bonapartismus. Am Anfang hatte Marx sozusagen noch in einem gewissen Sinne eine naive Etappentheorie, in dem Sinne, dass er die sozialistische Revolution als eine Fortführung der bürgerlich-demokratischen Revolution versteht. In diesem Sinne schreibt er zum Beispiel im Kommunistischen Manifest davon, dass die anstehende Revolution in Deutschland eine bürgerliche Revolution sei und als diese das Vorspiel der proletarischen Revolution. Und dass die Kommunisten an der Verständigung der demokratischen Parteien aller Länder arbeiten. Also er denkt die sozialistische Revolution noch in einem gewissen Sinne als so eine immanente Fortführung, als eine Radikalisierung und Weitertreiben der bürgerlich-demokratischen Revolution. Die Reaktion der bürgerlichen und auch kleinbürgerlich-demokratischen Kräfte gegen das Proletariat und der anschließende Bonapartismus von 1848 führten Marx zu einer Spezifizierung des Unterschieds der bürgerlich-demokratischen und proletarisch-sozialistischen Revolution. Und damit vor allem auch einer Konkretisierung der Überlappung dieser Revolution und der daraus resultierenden Widersprüche. Diese Überlegungen wurden dann unter den Stichworten wie permanente Revolution oder ununterbrochene Revolution von Lenin und Trotzki fortgeführt. Damit wollen sie darauf hinweisen, dass die bürgerlich-demokratischen Aufgaben nicht mehr von der Bourgeoisie, sondern vom Proletariat durchgeführt werden müssen. Und dass es angesichts der reaktionären Tendenzen der bürgerlichen Kräfte unbedingt notwendig ist, immer eine strengste Unabhängigkeit der proletarischen Partei von allen bürgerlichen Kräften zu bewahren. Diese Veränderung ist, glaube ich, den meisten Leuten hier geläufig und wird auch ausführlich im Lesekreis behandelt, also im Hauptlesekreis. Es ist aber nicht die einzige Situation gewesen, in der Marx seine Sichtweise geändert hat. Und eine dieser weiteren Änderungen wird für diesen Vortrag sehr entscheidend sein, auch für den Lesekreis entscheidend, oder auch dort in den Texten können wir das dann im Original auch lesen. Während die Klärung über den Bonapartismus primär in den Schriften zu Frankreich zu finden ist, finden sich diejenigen Veränderungen, die für Lenins Denken über Imperialismus und also besonders einflussreich war, und diejenigen Schriften, die er auch als vorbildlich, sozusagen als Vorläufer seiner eigenen Denkweise zu Imperialismus verstanden hat, diese Stellen finden sich vor allem in Marx und Engels Schriften zu England, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Wenn die Beobachtung in der Situation Frankreichs Marx und Engels zur Überwindung einer naiven Etappentheorie geführt hat, haben ihre Beobachtungen in England sie zu einer Überwindung einer naiven Verelendungstheorie gebracht. Also Manifest heißt es ja noch sozusagen ganz programmatisch: Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in zwei große Lagern von Bourgeoisie und Proletariat, die Arbeiter pauperisieren und die Interessen und Lebenslagen der Proletarier gleichen sich immer mehr an, auch international. Er schreibt zwar darüber, dass die Konkurrenz zwischen den Arbeitern und auch vorhandene nationale Spaltungen ein Hindernis sind, aber dass diese eigentlich durch die Dynamik des Kapitalismus tendenziell überwunden werden, die Arbeiter sich zusammenschließen und immer mehr sich vereinigen und sozusagen politisch stärken. Diese Sicht des Totengräbers des Kapitalismus, den der Kapitalismus selber erzeugt, findet sich auch prominent bei Engels Die Lage der arbeitenden Klasse, wo er auch bestimmte Andeutungen macht auf eine bald anstehende Revolution in England. Dass also gerade in England die Arbeiterbewegung seit den Chartisten stagniert und weniger revolutionär wird, sogar im Kontext der Weltwirtschaftskrise 1857, wo die Chartisten nicht revolutionärer werden, sondern im Gegenteil in ein Bündnis mit den Liberalen geraten. Diese Situation wird zu einem ernsten theoretischen Problem für Marx und Engels, was sie bis zu ihrem Lebensende beschäftigt hat, weil es ihre grundlegende Perspektive zu unterminieren drohte. Die versöhnlerische Wendung der Chartisten erklärt sich Engels dann nun damit, dass das englische Proletariat mehr und mehr verbürgert, sodass diese bürgerlichste aller Nationen es schließlich dahin zu bringen wollen scheint, eine bürgerliche Aristokratie und ein bürgerliches Proletariat neben der Bourgeoisie zu besitzen. Bei einer Nation, die die ganze Welt ausbeutet, ist dies allerdings gewissermaßen gerechtfertigt. Hier können nur ein paar grundschlechte Jahre helfen. An dieser, Zitat, Identität der Interessen von Kapital und Arbeit ist das, Zitat, widerwärtigste, die den Arbeitern tief ins Fleisch gewachsene bürgerliche Respectability. Zitat, die Dockers, also die Hafenarbeiter, sind verdorben durch die Verlisterbeihilfe und wollen's mit dem Bourgeois-Publikum nicht verderben. Es ist das, Zitat, Gräuel aller Gräuel, dass, Zitat, der Sozialismus respektabel geworden ist, durch den Despot der guten Gesellschaft, durch die öffentliche Meinung der Mittelklasse. Immer noch Zitat. Der British Working Man will eben nichts weiter. Er muss durch die Ereignisse den Verlust des industriellen Monopols aufgerüttelt werden. Aus all diesen Gründen ist, Zitat, in England die Internationale so gut wie tot. Das Denglisch ist selbstverständlich nicht meine Einfügung hier, sondern steht so im Original von Marx und Engels. Noch deutlicher wird Engels im Vorwort, also im neuen Vorwort, zur Lage der arbeitenden Klasse in England 1892, wo er schreibt, dass sich zwar viele seiner Erwartungen und Prognosen bestätigt haben, aber einige eben auch nicht. Und in diesem Zuge schreibt er an einigen Stellen über das Ausbleiben der proletarischen Revolution in England im Kontext einer Periode relativer Verbesserung, selbst für die große Masse der Arbeiter. Zitat: Die Wahrheit ist diese: Solange Englands Industriemonopol dauert, hat die englische Arbeiterklasse bis zu einem gewissen Grad teilgenommen an den Vorteilen dieses Monopols. Diese Vorteile wurden sehr ungleich unter sie verteilt. Die privilegierte Minderheit sackte den größten Teil ein, aber selbst die große Masse hatte wenigstens dann und wann vorübergehend ihr Teil. Und das ist der Grund, warum seit dem Aussterben des Owenismus es in England keinen Sozialismus gegeben hat. Mit dem Zusammenbruch des Monopols wird die englische Arbeiterklasse diese bevorrechtete Stellung verlieren. Sie wird sich allgemein eines Tages auf das gleiche Niveau gebracht sehen wie die Arbeiter des Auslandes. Und das ist der Grund, warum es in England wieder Sozialismus geben kann. Diese Verbürgerlichung des Proletariats und Privilegierung eines größeren oder kleineren Teils treibt ihr politisches Bewusstsein noch unter den kämpferischen Trade Unionismus hin zu dem Zeitpunkt, den ersten Vorform einer Sozialpartnerschaft, bei dem der Chauvinismus ein wesentliches Moment ist. Bezüglich dem Chauvinismus ist eine wichtige Auseinandersetzung und ein Punkt, wo Marx auch seine Position sehr wesentlich geändert hat, die irische Frage, wo Marx einige sehr wichtige und einflussreiche Briefe um 1870 verfasst hat und wo er seine Sicht zur nationalen Frage ändert. Auch hier gilt, dass in einem gewissen, übergeordneten, allgemeinen Sinne Marx natürlich nicht seine Sichtweise verändert. Auch schon beim Bonapartismus hat Marx seine übergeordnete Sicht nicht geändert. Er geht davon aus, dass das Proletariat an die Macht kommen muss, um den Sozialismus zu verwirklichen. Die einzige Frage, und da ist der Ort, wo die Veränderungen stattfinden, ist, was das eben konkret heißt. Also Marx hat nicht seine Position geändert, dass er für die internationale Einheit des Proletariats ist, aber bei der irischen Frage hat er seine Einstellung dazu geändert, wie die nationalen Trennungen zu überwinden sind. Also kurz zum Kontext von England und Irland. Also der wesentliche wichtige Kontext ist einfach, dass damals es eine sehr starke Unterdrückung der Iren gab und eine ebenso starke nationale Befreiungsbewegung und es einen, ja, schon quasi so eine Art Rassismus gegenüber der Iren gab, seitens der Engländer. Und im Kontext dieser sozusagen nationalen Spaltung und auch der vorhandenen bürgerlichen Befreiungsbewegung, also die Unabhängigkeitsbewegung Irland war also im dominanten Teil, der führende Teil war eine bürgerliche Bewegung, auch viel aus dem Kontext der Katholiker. Also auf jeden Fall keine sozialistische Bewegung, also in der Führung. Und zunächst einmal denkt Marx, dass der einzige Weg für die internationale Einheit der Arbeiterklasse unter dieser Situation eigentlich die Assimilation der Iren gegenüber den Engländern ist. Und nur so sie sich als gemeinsame Klasse befreien kann. Und eigentlich tendiert er anfangs auch eher dazu, dass er in gewisser Hinsicht sagt, eigentlich müssen die Engländer quasi die Iren befreien. Also in gewisser Hinsicht können die das aufgrund ihrer Rückständigkeit nicht wirklich selber machen. Und diese Position ändert Marx letztlich zugunsten eben der Forderung nach nationaler Befreiung der Iren und macht das auch zu einem Hauptanliegen also in der ersten Internationale, was auch kontrovers war zu der Zeit. Also es ist jetzt nicht einfach so direkt akzeptiert worden. Also und vor einer anstehenden Sitzung eben der ersten Internationale, wo Marx eben diese Forderung aufstellt, schreibt Marx an Engels, Zitat: Die Art, wie ich nächsten Dienstag die Sache vorbringen werde, ist die, dass ganz abgesehen von aller internationalen und humanen Justice for Ireland Phrasen es das direkte absolute Interesse der English Working Class ist, to get rid of their present connection with Ireland. Und dies ist meine vollste Überzeugung und aus Gründen, die ich teilweise den englischen Arbeiter selbst nicht mitteilen kann. Ich habe lange geglaubt, es sei möglich, das irische Regime durch English Working Class Ascendancy zu stürzen. Ich habe stets diese Ansicht in der New York Tribune vertreten. Tieferes Studium hat mich nun vom Gegenteil überzeugt. Die englische Working Class wird nie was ausrichten, before it has got rid of Ireland. Der Hebel muss in Irland angelegt werden. Dadurch ist die irische Question so wichtig für die soziale Bewegung überhaupt. In einem anderen Brief Marxens wird besonders interessant deutlich, dass die Spaltung dieser zwei Arbeiterklassen auch, aber nicht nur eine Spaltung der ökonomischen Interessen ist, sondern auch eine moralische Dimension der Anerkennung beinhaltet, welche die hegelianischen Wurzeln bei Marx spüren lassen. Also jetzt kommt nochmal ein sehr langes Zitat. Generell wollte ich sehr viele ausführliche Zitate machen, die auch so ein bisschen Einblick in die Texte vom Lesekreis geben. Also, langes Zitat, Brief Marx an Engels. Oder nee, ich glaube es an jemand anders, aber von Marx. Ich bin nach jahrelanger Beschäftigung mit der irischen Frage zu dem Resultat gekommen, dass der entscheidende Schlag gegen die herrschenden Klasse in England und der ist entscheidend für die Arbeiterbewegung all over the world, nicht in England, sondern nur in Irland geführt werden kann. Die Ausbeutung dieses Landes ist nicht nur eine Hauptquelle ihres, also Englands, materiellen Reichtums, es ist ihre größte moralische Macht. Irland ist daher das Grand Moyen, also das große Mittel, wodurch die englische Aristokratie ihre Herrschaft in England selbst erhält. Der Sturz der englischen Aristokratie in Irland bedingt aber und hat notwendig zur Folge ihren Sturz in England. Damit aber wäre die Vorbedingung der proletarischen Revolution in England erfüllt. Alle industriellen und kommerziellen Zentren Englands besitzen jetzt eine Arbeiterklasse, die in zwei feindliche Lager gespalten ist. Englische Proletarians und irische Proletarians. Der englische Arbeiter fühlt sich dem irischen Arbeiter gegenüber als Glied der herrschenden Nation und macht sich eben deswegen zum Werkzeug seiner Aristokraten und Kapitalisten gegen Irland, befestigt damit deren Herrschaft über sich selbst. Dieser Antagonismus ist das Geheimnis der Ohnmacht der englischen Arbeiterklasse, trotz ihrer Organisation. Es ist das Geheimnis der Machterhaltung der Kapitalistenklasse. Das Übel hört hier nicht auf. Es wälzt sich über den Ozean fort. Der Antagonismus zwischen Engländern und Irländern ist die geheime Grundlage des Konflikts zwischen United States und England. Er macht jede ernste und aufrichtige Kooperation zwischen den Arbeiterklassen beider Länder unmöglich. England als Metropole des Kapitals, als bis jetzt den Weltmarkt beherrschende Macht, ist einstweilen das wichtigste Land für die Arbeiterrevolution. Dazu das einzige Land, wo die materiellen Bedingungen dieser Revolution bis zu einem gewissen Reifegrad entwickelt sind. Die soziale Revolution in England zu beschleunigen, daher der wichtigste Gegenstand der Internationalen. Und der einzige Mittel, sie zu beschleunigen, ist die Unabhängigkeitsmachung Irlands. Daher die Aufgabe der International, überall den Konflikt zwischen England und Irland in den Vordergrund zu stellen. Überall für Irland offen Partei zu nehmen. Die spezielle Aufgabe des Zentralrats in London, das Bewusstsein in der englischen Arbeiterklasse wachzurufen, dass die nationale Emanzipation Irlands für sie keine Question of abstract justice or humanitarian sentiment ist, sondern the first condition of their own social emancipation. Zitat Ende. Von wann war es? 1870. Und ganz knapp fasst er es nochmal einen Satz zusammen. Zitat: Ich habe früher die Trennung Irlands von England für unmöglich gehalten. Ich halte sie jetzt für unvermeidlich. Und das ist im Wesentlichen, würde ich sagen, der Eckstein, der dann, wenn man so will, der Position oder der der Herangehensweise von Lenin zu nationaler Selbstbestimmung, was er eigentlich auch sehr explizit eigentlich selber sagt, wenn er sich dann auf diese Stellen bezieht. Und wurde auch dann einige Jahre später von Engels zusammengefasst in dem berühmten Zitat: Ein Volk, das andere Völker unterdrückt, kann sich nicht selbst emanzipieren. Wie auch bei der Frage des Bonapartismus geht es in diesen Fällen um eine Konkretisierung des Standpunktes des Proletariats. Und hier vor allem eine Konkretisierung des internationalen Standpunkts des Proletariats. Was heißt Standpunkt des Proletariats auf einer globalen Ebene, wo sich bürgerliche Revolutionen, sozialistische Revolutionen und in letzter Instanz auch bürgerliche Konterrevolutionen überschneiden und zu verschiedenen widersprüchlichen Phänomenen führen, die keine abstrakte, einfache Lösung bieten. Damit ist also das wesentliche Problem, was bei Marx und Engels sozusagen aufblitzt und was dann bei Lenin verallgemeinert auftritt, genannt, nämlich die Spaltung der Arbeiterklasse anhand nationaler Privilegien oder nationaler Unterdrückung und die dadurch hervorgerufene Identität zwischen Kapital und Arbeit. Und ich werde später nochmal darauf eingehen, also durch die nationale Unterdrückung, vor allem dann im Imperialismus, wird die Identität zwischen Kapital und Arbeit in imperialistischen Ländern und in unterdrückten Ländern natürlich anders hergestellt. Also einmal ist es gewissermaßen aus Privileg und einmal ist es aus der Not. Darauf werde ich später noch ein bisschen eingehen. Aber das ist das Wesentliche, dass durch dann Begriffe wie Extraprofite etc. Also theoretisch weiter spezifiziert wird, warum es keine einfache Verelendung, Klassenspaltung und dann Revolution gibt, sondern gegenläufige politische Dynamiken, die über Privilegien und andere Mechanismen zu einem Klassenkompromiss führen. Und in letzter Instanz dann auch ganz prominent für Lenin eben zur Entstehung der bürgerlichen Arbeiterparteien führen und eben auch der Verbürgerlichung des Proletariats. Okay, so viel zum ersten Abschnitt. Wie angekündigt, würde ich jetzt schon den Raum geben für erste Fragen oder Anmerkungen. Ich werde aber potenziell bei manchen Sachen auch sagen, dass ich das gleich dann noch anspreche und wir das verschieben. Weil ich habe das nur, ich habe nochmal geguckt, du wusstest nur zu einer Sitzung Briefe von Karl Marx, aber das ist dann alles daraus, oder wie? Genau, das muss ich noch hochladen. Aber das ist der Platzhalter für diese Texte, ja. Ist denn diese Veränderung in seiner Position, also bei Marx, ist es nur, dass er anders drüber nachgedacht hat, über die Fakten, oder haben sich sozusagen radikal Dinge verändert in dem irischen Befreiungskampf oder in der Lage der englischen Arbeit? Also, ja. Also in gewisser Hinsicht wird es im nächsten Abschnitt auch so ein bisschen darüber gehen, dass Dinge, die Marx und Engels in England gesehen haben, aber teilweise auch Sachen, die sie in Frankreich beim Bonapartismus gesehen haben, eigentlich Frühformen sind von dem, was sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr verallgemeinern wird auf globalen Ebenen. Und eigentlich das ist, was Lenin Imperialismus nennt, als diese Epoche des verfaulenden, überreifen, sterbenden Kapitalismus. Und deshalb ist das schon so, dass das keine situative Einstellung war. Also, weil wie gesagt, in dem allgemeinen Sinne geht es immer darum, was die internationale Einheit des Proletariats stärkt. Und insofern, wenn eine Situation auftritt, die dagegen spricht, müsste man eine andere Position einnehmen. Aber vor allem Lenin wird rückblickend schon davon ausgehen, dass das ein Anzeichen war eines allgemeinen Umschlags sozusagen der bürgerlichen Epoche in den Imperialismus, was bedeutet, dass eben das, was Marx da gesehen hat, halt kein Sonderfall ist. Und zum Beispiel so Fälle wie, was dann in solchen Debatten manchmal gerne aufgebracht wird, was auch in dem Podium, was wir hatten vor einem Jahr zu Was ist Imperialismus, diese Frage so von reaktionären Völkern, ne, so irgendwie Russland ist ein reaktionäres Volk, das war ganz lange die Sicht von Marx und Engels, wo also in dem Kontext wäre er natürlich nicht für die nationale Selbstbestimmung irgendwie von Russlands eingetreten. Die war gewissermaßen, die war auch nicht in Gefahr, muss man dazu sagen, aber man muss halt schon sehen, dass in diesem Kontext, also Russland als reaktionäres Volk, muss man halt sich daran erinnern, dass Russland damals sozusagen Stützpunkt des Feudalismus ist. Ne? Also es ist reaktionär, weil es gewissermaßen noch eine feudale Tendenz ist. Ne? Und das wird halt eigentlich dann kaum noch der Fall sein, ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts, weil alle nationalen Selbstbestimmungs- oder Befreiungskämpfe eigentlich im Wesentlichen die Tendenz zur bürgerlichen Gesellschaft in irgendeiner Form hatten, also in keinster Weise irgendwie feudale Verhältnisse irgendwie aufrechterhalten wollten. Es mag Kräfte geben, die das vielleicht wollen, aber wie wir später sehen werden, sind eigentlich Marxisten davon ausgegangen, dass selbst wenn sie das wollen und wenn sie das denken, tun sie das nicht, sozusagen. Genau, in der Hinsicht war das keine momentane Veränderung. Es ist natürlich so, dass heutzutage, spätestens seit den 90ern, irgendwie Ende der Geschichte, gerade bei Neokonservativen hier in Deutschland, halt bei den Antideutschen natürlich, Tendenzen aufkommen, dass man sich fragt, ob das noch aktuell ist, so, dass Leute denken, also bewusst oder unbewusst gewissermaßen denken, ja, wir müssen das wieder revidieren, sozusagen. Aufgrund der heutigen Lage müssen wir jetzt bürgerliche Regimes gegen das reaktionäre Russland zum Beispiel verteidigen und so. Ich hätte ja gesagt, ich diszipliniere mich nicht so viel über heute zu reden. Außer, dass ich genau an der Stelle nur sagen würde, dass ja, Russland heute ist keine Stütze des Feudalismus. Egal, was man darüber sagen will. Genau, das war schon eine generelle Änderung, die dann sozusagen vor allem bei Lenin halt zu einem in Anführungsstrichen Prinzip geworden ist. Insofern, dass es halt eine Grundhaltung ist für eine generelle Dynamik, die vorherrscht und nicht, also sozusagen die Regel ist, zu der es Ausnahmen geben kann. Aber es ist schon die Regel. Ja. Wenn du, ich muss das noch ein bisschen so ordnen, so, wenn du so sagst, so einerseits ist es, das ist ja betont, dass es eine Veränderung quasi ist, die stattfindet im Denken von Marx oder eine Modifikation oder so, keine grundlegende Änderung, aber eine Modifikation von etwas, was von irgendeinem politischen Problem, und andererseits aber sagst du, es ist auch nicht situativ. Wie würdest du sagen, ist die, wann tritt dann diese Situation ein, die sie da erkennen? So ist das, also weil ich frage mich so ein bisschen, ist das dann was quasi mit den gescheiterten Revolutionen irgendwie so, die so mit sich tragen, so diese neue Art der quasi Schlichtung, Schlichtung der Arbeiterklasse durch diese Ausnutzung der irgendwie imperialen Ungleichberechtigung zwischen den Völkern, ist das was quasi überhängt noch aus der Zeit, wo diese Reiche entstanden sind und wo quasi diese unterschiedlichen, weiß ich nicht, so die Nähe zur Macht oder so sich, weißt du, so, ich glaub, so kartografiert hat, je nachdem, wo man irgendwie gelegen war. So, inwiefern, was mich so ein bisschen fällt, ist das Grundlegende. So, was ist das Verhältnis zwischen dieser Sache, die du beschreibst, und bürgerlicher Gesellschaft und wie magst du darauf schauen und der Krise von bürgerlicher Gesellschaft? So, und was heißt dann so dieser Punkt von Veränderung, wenn es gleichzeitig irgendwas ist, was nicht sich so aus der historischen Situation ergibt, sondern irgendwie schon vorher da war? Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber also der Punkt wäre halt eben, dass Marx gewissermaßen seine übergeordnete Position nicht geändert hat, aber er reagiert hat auf eine veränderte Lage, die sich dann verallgemeinert und dementsprechend relativ verallgemeinert diese politische Reaktion erfordert. Mhm. Und für Lenin rückblickend, ne, was Marx da gesehen hat, war eben das, also ein Anzeichen schon von Imperialismus im Sinne des höchsten Steigens des Kapitalismus. Aber wann ist dann diese Veränderung? Das ist tatsächlich so, dass ich finde, ich will da gar nicht so nach, also das, was mir noch nicht so, so ne, quasi ist dieser Tritt im irischen Kampf zum ersten Mal etwas auf, was vorher so irgendwie so, ne, was da jetzt nur, also was Neues, oder sie können quasi Marx und Engels an dieser irischen Frage etwas sehen, was sich vorher schon irgendwie so aufgebaut hat? Also ich würde schon sagen, dass, also wenn du fragst, ne, wann hat sich das geändert? Bei der irischen Frage. Also da hatte ich sich schon sehr prominent geändert, weil, und ich nehme mal schon ein paar Abschnitte vom nächsten Abschnitt hinzu, um die Frage zu beantworten. Was eben da aufblickt, ist ja der Umschlag der Epoche der bürgerlichen Revolution in den Imperialismus, im Sinne der Epoche der Verfaulung der bürgerlichen Gesellschaft. Weil davor, wären Marx und Engels grundlegend davon ausgegangen, dass Kriege und auch selbst der Kolonialismus durch bürgerliche Kräfte entweder direkt progressiv ist oder zumindest insofern widersprüchlich, also im Fall des Kolonialismus, dass es trotz sozusagen dem Schrecken, das es verbreitet, mal mehr, mal weniger in manchen Fällen, dass es halt trotzdem die Bedingungen der Emanzipation insofern verbessert, weil es feudale Verhältnisse überwindet, bürgerliche Beziehungen herstellt, Produktivkräfte entwickelt, die Welt vereinigt, eine Weltliteratur herstellt, etc. Und es auch in dem Sinne, dass zum Beispiel Engels 1847 in einer Adresse auf Englisch schreibt, also in einer Adressierung an Arbeiter, Citizens, when Christopher Columbus discovered America 350 years ago, he certainly did not think that not only would the then existing society in Europe, together with its institutions, be done away through this discovery, but that the foundation would be laid for the complete liberation of all nations, and yet it becomes more and more clear that this is indeed the case. Also Marx und Engels sind davon ausgegangen, dass der europäische Kolonialismus trotz allem die Bedingungen für die menschliche Emanzipation verbessert hat. Ein anderes Beispiel für diese Sicht sind so Marxens Schriften zu Indien, wo er sagt, okay, im Prinzip, also da finden sich dann auch die von Postkolonialisten zerpflückten Stellen zu Indien ohne Geschichte. Und da schreibt Marx eben darüber, dass England quasi eine doppelte Rolle dort erfüllt, eine zerstörende und eine regenerative. Und sozusagen ein progressives Moment hat, weil es die sogenannte asiatische Produktionsweise überwindet und bürgerliche Verhältnisse herstellt. Ja, ich hatte es für sinnvoll gefunden, mich auf sozusagen die Frage von Irland zu konzentrieren. Ich glaube, auch bei Indien findet man so Veränderungen in der Herangehensweise dann tendenziell später. Es gibt zum Beispiel so Auseinandersetzungen, Kautsky schreibt so einen Brief an Engels, wo er ihn fragt, so ja, wie gehen wir mit Indien um und können die sich selber befreien oder muss das Proletariat sie quasi befreien? Sozusagen wäre es nicht progressiv, wenn das Proletariat das sozusagen quasi kolonisiert? So ein bisschen die Frage, und da gibt es dann schon Stellen später bei Engels, wo er ziemlich klar sagt, dass das Proletariat nicht andere Völker mit der Freiheit beglücken kann. Und das, genau, das hat nichts mit irgendwie der authentischen Kultur Indiens zu tun, sondern generell, wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, denke ich, sind diese Perspektiven auf nationalen Fragen einfach ein Zeichen des Hegelianismus im Marxismus. Also, dass man nicht instrumentell, abstrakt Sozialismus auf die Welt pressen kann, sondern sie eben immanent entwickeln muss, aus den Forderungen nach bürgerlichem Recht etc. Also wir treten nicht der Welt doktrinär gegenüber, sondern entwickeln sie aus der Welt. Was auch bedeutet, in derselben Stelle von Marx, das hindert uns nicht, eine Partei zu ergreifen, also für eine Seite einzustellen, für die Arbeiterklasse und in dem Fall für die unterdrückten Nationen. Ja, vielleicht erstmal so viel. Lukas, ich habe mich gefragt, du hast ja jetzt jetzt quasi diesen einen längeren Brief vorgelesen aus Leipzig und auch quasi diese mehrere Sachen vorgelesen, wo es darum ging, quasi in der Ersten Internationalen dann quasi dafür einzutreten und zuzugreifen. Mich würde ein bisschen einmal so, kannst du was dazu sagen, was es politisch bedeutet hat, im Rahmen der Politik der Ersten Internationalen das zu machen? Dann die Internationale hat nicht mehr so viel länger überlebt als 76 und selbst davor schon deutlich geschwächt nach dem Fall der Pariser Kommune. Hat es was geändert? Wie wurde danach darüber geredet? Was bedeutet es in einem gewissen Sinne, politisch für den nationalen Befreiungskampf einzustehen ohne Internationale? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt eine Stelle später, die genau auf das eingeht. Ich würde die mal vorziehen. Und zwar in der berühmten Debatte Lenin-Luxemburg über die nationale Frage geht Lenin sehr, sehr ausführlich auf diese irische Frage ein und bezieht sich ständig darauf und beleidigt Luxemburg auch so ein bisschen und sagt, so hat sie eigentlich nie von Marx zur irischen Frage gehört. Und da gibt es einen Abschnitt, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt und der hat so den polemisch-sarkastischen Titel Der Utopist Karl Marx und die Praktikerin Rosa Luxemburg. Und da geht es genauso um die Frage, inwiefern das eigentlich eine richtige Entscheidung von Marx war, auch wenn es nichts verändert hat. So. Und auch eben auf Einwände von Luxemburg, dass nationale Selbststimmung quasi unpraktisch ist oder nicht zu verwirklichen ist. Ich würde das vielleicht dann mal kurz sozusagen vorwegstellen. Das wäre sozusagen der dritte Abschnitt zum Reizpunkt nationale Selbstbestimmung. Und würde den dann jetzt schon mal machen. Eine kurze Frage noch, du hattest, oder okay, machen wir das später? Das kurz noch, oder? Nicht sicher. Also, mich würde es ein bisschen interessieren, warum Irland so relevant, aber ich kann es gleich aufführen. Warum Irland relevant ist? Ja, aber ich würde, also du bist ja gerade mitten in. Okay, dann fange ich das nochmal ein bisschen ein. Wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen mehr auf die nationale Selbstbestimmung ein, wie es dann auch auftritt in der Debatte zwischen Lenin und Luxemburg. Kurze Rekapitulation von dem, was wir schon hatten. Es ist halt wichtig, weil es eine Antwort darauf ist, was der internationale Standpunkt des Proletariats ist oder was das bedeutet. Was heißt Proletarier aller Länder, vereinigt euch so? Ne, also diese Losung, die dann später auch gegeben wurden, also das ist vielleicht auch, um das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal so zu fassen. Ne? In einem gewissen Sinne hat, was ich damit meinte, dass Marx nie seine Position wesentlich verändert hat, ist, dass er in gewisser Hinsicht immer dabei geblieben ist, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. So, für die Macht der Arbeiterklasse, für den Sozialismus. So. Aber was dann halt so Losungen wie Arbeiter und Bauern oder Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch, andeuten, ist das, dass man das konkretisieren muss. Vor allem dann unter den Bedingungen des Imperialismus. Genau, es ist einfach eine Antwort auf die Frage, wie die internationale Einheit der Arbeiterklasse herzustellen ist oder negativ formuliert, wie die nationale Spaltung der Arbeiterklasse zu überwinden ist. Und es ist eben die Änderung, so ganz grob, denkt Marx schon halt am Anfang, ne? Bürgerliche Gesellschaft, das ist dieser Strudel, alles Stehende und Ständische verdampft, ne, wie es im Manifest heißt, alles Stehende, Ständische verdampft, die Welt wird in den Strudel des Kapitalismus gerissen, alle Länder vereinigen sich, kleine oder reaktionäre Völker, die nicht stark genug sind, sozusagen sterben weg. Und sozusagen die einzige Rettung der Völker, der Menschen ist, in dieser entstehenden Einheit der Arbeiterklasse, die entsteht, sozusagen. Und deshalb, wie gesagt, eher die Tendenz zur Assimilation. Ne? Also, dass er davon ausgeht, es gibt halt große nationale bürgerliche Staaten etc. Und alles wird so da reingerissen. Und Irland ist so der erste Punkt, wo Marx sehr wesentlich merkt, dass das nicht funktioniert. Und das hängt auch dann mit der Revisionismusdebatte zusammen. Kurzer Punkt vielleicht dazu. Der wesentliche Punkt, den Luxemburg gegenüber Bernstein in der Revisionismusdebatte macht, wenn zum Beispiel ja Bernstein sagt, ne, ja, aber die Gesellschaft spaltet sich ja gar nicht in zwei Klassen. Es gibt ja irgendwie nicht so diese Verelendung, wie Marx das sagt. Die Krisen kommen vielleicht doch nicht so, wie Marx das sagt, ne? Ist, dass Luxemburg eben sagt, ne, so die ökonomischen Tendenzen der bürgerlichen Gesellschaft on its own, diese führen zur Spaltung der Klassen, diese führen zur Verelendung etc. Aber die politischen bürgerlichen Tendenzen gehen dagegen. Also die politischen, also eine ganze Vielzahl an politischen Tendenzen, vor allem der bürgerlichen, aber auch dann der Arbeiterkräfte, können dem entgegenwirken, wirken dem oft entgegen oder zähmen das etc. Und dasselbe ist eben auch beim Imperialismus der Fall. Ne? Also ökonomisch gesehen bedeutet Imperialismus ja quasi einfach nur Weltwirtschaft. Also das ist die, wenn man so will, die ökonomische Grundlage davon. Die Internationalisierung des Kapitals, die globale Vergesellschaftung von Arbeit. Das heißt, ne, so ökonomisch gesehen führt Imperialismus zur Vereinigung der Welt, zur Angleichung. Aber die politischen Tendenzen, die aus dem Imperialismus entstehen, wirken dem entgegen, sind reaktionär und führen eben zu, dann oder haben historisch dann eben natürlich zu den interimperialistischen Konflikten geführt und auch zur, zum Unterschied zwischen unterdrückenden Nationen und unterdrückten Nationen, beziehungsweise halt der Neuformung, der spezifisch kapitalistischen Neuformung dieses Unterschieds. Es gab ja davor auch schon Kolonien, aber okay, aber jetzt wollte ich eigentlich, ja. Vielleicht ganz kurz, ich meine, vielleicht nimmt es jetzt auch zu viel weg, aber die intuitive Reaktion auf dein Argument, das ja bisher war, Irland hervorzuheben, nicht als Einzelfall, sondern als paradigmatisch, antizipatorisch paradigmatisch fürs 20. Jahrhundert, ist halt eigentlich erstmal zu sagen oder erstmal hinzuweisen auf die enorme Spezifizität von Irland auch im späten 19. Jahrhundert. Und also ich stelle es einmal so im Raum, du wirst wahrscheinlich noch drauf eingehen, aber das Verhältnis von Irland und England ist ein enorm, also kompliziertes, aber enorm spezifisches. Irland ist zwar nicht unabhängig, ist kein eigener Staat, aber Irland ist keine Kolonie. Nicht in dem Sinne, wie man oft mit Cecil Rhodes irgendwie so von Kolonialismus redet im späten 19. Jahrhundert. Irland hat Repräsentanten in London. Irland also hat eine gewisse Unabhängigkeit, politisch auch. Das wäre so, nur anzureißen, wie komplex das Verhältnis von England und Irland ist, auf politischer Ebene. Dann auf materieller oder ökonomischer Ebene, wie du es gesagt hast, der irische Hunger, der in den 1840er und 50er, übrigens auch viel früher als die 1870er, also da wäre auch nochmal die Frage, was es genau Marx 1870 dazu gebracht hat, seine Meinung zu ändern, weil die irische Frage geht auch weit zurück, geht auf die Französische Revolution zurück. Aber was denkst du denn über das, was ich vorgetragen habe? Weil ich finde es sehr gut. Also da wurden ja die Gründe genannt, warum Engels Marx seine Die Gründe Weise waren aber geändert sehr hat. Allgemein. Also die Gründe kamen nach 20. Eben. Jahrhundert. Genau. Eben. Und deswegen sage ich, dass exactly. Die intuitive Reaktion ist, so erstmal darauf hinzuweisen, wie spezifisch eigentlich Irland ist. Und deswegen finde ich bisher, oder deswegen meinte ich auch, vielleicht ist es mehr so im Raum gestellt, dass du jetzt sagen musst, wie im 20. Jahrhundert es sich jetzt noch weiterentwickelt, weil aus intuitiver, nicht Lenin-Perspektive würde man jetzt erstmal sagen, nein, Irland ist eine sozusagen eine komplett eigene Frage im 19. Jahrhundert. Deine intuitive Nicht-Lenin-Perspektive ist die Perspektive Luxemburgs. Deshalb okay, gut. Ja, gut. Ist das, glaube ich, ein guter Einstieg, dass ich jetzt dann nochmal in diese Debatte. Eine Sache, die ich gerne noch zu Irland in den Raum werfen würde, ist, dass es ja erst internationale ist und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ja, das ist irgendwie auch ein Kontrast, dass du sozusagen einen Bürgerkrieg hast, wo im Endeffekt eine bürgerliche Kräfte oder eine bürgerliche Revolution, ein Bürgerkrieg geführt wird, um die Schwarzen zu befreien, die Sklaven zu befreien. Und dass das dann kontrastiert mit diesem Chauvinismus und irgendwie so Unterdrückung innerhalb der Arbeiterklasse gegenüber der irischen Arbeiterklasse. Also das ist irgendwie auch regressiv, ne? Dass du sagen würdest, eigentlich das Proletariat ist sozusagen irgendwie auf dem Weg der Emanzipation, der Befreiung. Und es kontrastiert irgendwie, ne? Also es ist ja wie auch, du agierst dann in der Ersten Internationale, übernimmst du die politische Verantwortung dafür, wie die Arbeiterklasse sich irgendwie auf der höchsten Ebene politisch zu verhalten hat. Und dann ist es ja irgendwie schon so rückschrittlich, da irgendwie nicht, weißt du, so für die höchste Emanzipation der anderen Arbeiterklasse einzustehen, im Vergleich mit der erfolgreichen, erstmal erfolgreichen bürgerlichen Revolution in Amerika, die natürlich auch scheitert und so. Aber das ist vielleicht auch ein Kontext, der irgendwie relevant ist, ne? Ja, ich glaube, ich habe deinen Punkt nicht so ganz verstanden, aber es ist insofern, macht es Sinn, weil eigentlich der amerikanische Bürgerkrieg so eine ähnliche Situation hat, wo es ja auch, das schreibt auch Marx darüber, wie es in der Ersten Internationale in England dann auch große Solidarität gibt mit den mit der Befreiung der Sklaven in Amerika. Es ist halt nicht so, es war nicht so einflussreich für die Frage der nationalen Selbstbestimmung, weil halt, also dass man sozusagen die Befreiung der Sklaven vor allem auch noch in USA, einer der fortschrittlichsten, ne, so Länder, unterstützen würde, ist nicht so kontrovers. Ne? Das würde jeder machen. Klar, aus einem bornierten Chauvinismus vielleicht nicht, aber bei der Frage England-Irland ist es nochmal ein bisschen spezifischer. Dieses Problem von so Assimilation versus Unabhängigkeit. Weil man eben ja vielleicht aus so einer oberflächlich marxistischen Perspektive könnte mal denken, na, also ist nicht, und das wird Luxemburgs tendenzielle Meinung sein, ist nicht die nationale Selbstbestimmung Irlands eine Ablenkung vom internationalen proletarischen Kampf? Und damit mal kurz, also in diese Frage, Lenin versus Luxemburg. Zunächst einmal muss man bei der Frage nationale Selbstbestimmung erst auch nochmal hervorheben, ne, dass nationale Selbstbestimmung nichts ist, was die Marxisten irgendwie so von sich aus in die Welt gebracht haben, sondern was ein mehr oder weniger spontanes bürgerliches Anliegen ist, was einfach immanent in bürgerlicher Gesellschaft entsteht und womit Marxisten eben umgehen mussten, ob sie das wollten oder nicht. Zu den verschiedenen Ereignissen nationaler Selbstbestimmung gab es natürlich auch verschiedene Positionen. Eine Position, die ein gemeinsamer Feind ist, sozusagen, von Luxemburg und Lenin, ist die sogenannte nationalkulturelle Autonomie. Also das hieß einfach so damals. Das wurde von Bauer und Renner, das waren zwei Sozialdemokraten aus Österreich, die ansonsten nicht so relevant sind, aber die dafür halt bekannt sind. Und die nationalkulturelle Autonomie wird von Lenin als, Zitat, genial spießbürgerliche und, Zitat, genial nationalistische Idee eines, Zitat, opportunistischen spießbürgerlichen Intellektuellen Österreichs bezeichnet, was seine Abneigung dagegen ganz gut zum Ausdruck bringt. Um die nationalkulturelle Autonomie zusammengefasst, war so ein bisschen der Gedanke, dass Nationen nicht primär politisch zu verstehen sind, also sie hatten es vielleicht nicht so formuliert, aber das ist im Prinzip der Gedanke, Nationen sind nicht primär politisch, sondern eigentlich quasi, es ist nicht der Demos, sondern es ist eigentlich mehr der Ethnos. Das ist mehr, deswegen auch kulturell. So. Nation ist eine Kultur, ist kulturell zu verstehen und ist auch quasi verkörpert in Individuen. Also auch wenn ich quasi in anderen Staaten lebe und da mein ganzes Leben dann verbringe, verkörpere ich quasi trotzdem die Nation nach dieser Theorie. Deshalb hat die Theorie auch einen starken Bezug zu Religion und vergleicht auch Nationen viel mit Religion. Und eine so ganz konkrete Forderung zum Beispiel, die damals dann in diesem Kontext im Vordergrund stand, war die Autonomie des Schulwesens. Also dass quasi Schule getrennt ist nach Nationen, also in dieser Hinsicht quasi nach Kulturen getrennt. Ne, und in Österreich? Für die war das ein Versuch, Österreich-Ungarn-Dynamiken zu lösen. Und also es gab ähnliche Ideen auch bei den Bundisten, also bei den jüdischen Sozialisten quasi auch viel in Russland oder so vorzionistische Gruppen, die hatten so ähnliche Ideen, obwohl Lenin auch so eine lustige Bemerkung hat, dass er sagt, es ist irgendwie ironisch, dass Bauer und Renner ihre Theorie des quasi außerterritorialen Nationentums nicht anwenden auf die einzige Nation, die kein Territorium hat, nämlich die Juden. Aber ja, allgemein, das war nur ein Zeichen mehr, warum er dachte, dass es einfach eine reaktionäre Idee ist. Und im Endeffekt quasi, ja, so das Politische der Nation und das Kulturelle einfach zu viel vermischt und dadurch auch so ein kulturelles Verständnis von Nation auch verdinglicht und zu so einem Wert an sich macht. Und das ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber ich würde sagen, das sind da ist so ein Verständnis, was ähnlich ist zu so postkolonialen Ideen heute. Nicht genau das Gleiche, aber hat eine gewisse Verwandtschaft, indem man so eine übermäßige vielleicht Angst hat vor der Schädigung der Kultur durch andere Einflüsse. Und also solcher Theorie gegenüber waren sowohl Leni als Luxemburg natürlich für Assimilation. Und das, also und genau, dass natürlich auch irgendwie einzelne Schulen sich nicht gegen das Schulprogramm des Staates wehren würden. Also dass ein säkulares Programm, Schulprogramm irgendwie durch den Staat halt auch durchgesetzt werden kann einfach. Und jetzt sozusagen wo dann die Debatte zwischen Luxemburg und Lenin halt aufkommt, ist, dass während Bauer und Renner diese Theorie der kulturellen nationalen Autonomie quasi für ihn so eine Art Rechtsabweichung ist, ist Luxemburg eine Linksabweichung, also eigentlich ultralinks in der Frage der nationalen Selbstbestimmung. Und Luxemburgs Position zur nationalen Frage ist eigentlich wesentlich, und ich würde sagen, also Luxemburg ist eigentlich diejenige, die sehr allgemeine Dinge sagt, eigentlich an sehr spezifischen Problemlagen, die sie dann auch nicht so gut versteht, würde Lenin sagen auf jeden Fall. Und diese spezifische Situation ist eben die aus Polen, mit der sie sich auseinandersetzt. Und Luxemburg sagt im Wesentlichen, dass nationale Selbstbestimmung eigentlich im also zunehmend anachronistisch wird. Aufgrund eben des Kapitalismus, der die Welt vereint, der das Proletariat in den Vordergrund stellt. Und dass nationale Selbstbestimmung eigentlich so eine kleinbürgerliche Politik ist, die die Arbeiterklasse spaltet und ablenkt von den eigentlichen sozialistischen Aufgaben. Und zudem hat sie dann auch noch so Polemiken darüber, dass es keine unabhängige Ökonomie gibt, die Weltwirtschaft, die ganze Welt ist vernetzt, es kann keine Unabhängigkeit geben und so weiter und so fort. Das ist eine kleinbürgerliche Utopie. Und wie gesagt, Lenins Kritik daran, und da muss man schon sagen, das ist schon eine ernste Debatte. Also das war keine, also um das vielleicht nur noch mal so vorweg zu sagen, wir sind ja vielleicht eher gewohnt, Lenin und Luxemburg als grundlegend auf einer Linie zu verstehen, als ja, grundlegend irgendwie Marxisten, die das gleiche Projekt verfolgt haben. Das haben sie auch selber so verstanden, das hat Lenin auch immer so verstanden. Aber in dieser Debatte, also in dieser Frage, war Lenin schon also vehement der Meinung, dass Luxemburg hier vollkommen die falsche Position einnimmt. Weswegen er das auch, also sie schon auch ziemlich beleidigt eigentlich fast. Also würde man jetzt denken, wenn man sie nicht kennt. Also im Prinzip sagt, das ist ein lächerliches, kindisches Klugtun, was sie macht. Und das sagt er, also noch viel mehr Beleidigungen. Und das sagt er gegenüber jemandem, den er wohlgesonnen ist, ne, den er als revolutionären Marxisten versteht. Weil es gibt auch diese Stellen, wo Lenin über andere Leute schreibt, wo er sagt, also ein Sozialist, der die nationale Frage nicht berücksichtigt, der nicht für nationale Befreiung einsteht, ist kein Sozialist, sondern gehört erschossen. Ne? Also das heißt, da stand schon einiges auf dem Spiel für Lenin zu der Zeit. Und gegenüber Luxemburg ist die wesentliche Kritik, wie gesagt, dass sie ultralinks ist in der Hinsicht, dass sie eigentlich einen abstrakten Internationalismus predigt und nicht immanent da ansetzt, wo die Situation ist, um diesen Internationalismus wirklich praktisch herzustellen. Und ich sag mal so, das Argument führt er dann nochmal weiter aus, weil er auch einfach davon ausgeht, dass Luxemburg einfach auch an verschiedenen Stellen einfach beweislich auch sich irrt. Ne? Also dass sie zum Beispiel davon ausgeht, dass nur die kleinbürgerlichen Kräfte sich für nationale Freiheit interessieren, was demonstrierbar nicht stimmte und glaube ich auch im 20. Jahrhundert nicht stimmt, sondern dass durchaus nationale Selbstbestimmung auch ein Anliegen ist, was spontane Zustimmung auch bei der Arbeiterklasse findet und allen Unterdrückten. Und zudem auch ja einfach generell die falsche Annahme, dass nationale Selbstbestimmung anachronistisch würde, wenn man sich das 20. Jahrhundert anschaut, ist es einfach sehr offensichtlich, dass das eine falsche Annahme war. Genau, aber die wesentliche Kritik ist eben, dass es ein abstrakter Internationalismus ist, dass es auch zu viel Klassenbewusstsein eigentlich schon voraussetzt, was man erst entwickeln müsste. Und dass für diese internationale Einheit, wie Leni eben sagt, es nicht in erster Instanz wichtig ist, dass man unbedingt die nationale Unabhängigkeit herstellt. Also das ist nicht das Primary Goal, aber dass man das Recht, wie er sagt, das Recht auf nationale Selbstbestimmung anerkennen muss. Was auch bedeutet, dass man in bestimmten Fällen auch Lostrennung akzeptieren muss. Aber Lenin verwendet so den Vergleich mit der Ehescheidung, dass er sagt, für eine funktionierende Ehe musst du auch das Recht auf Ehescheidung akzeptieren. Dass du das Recht auf Ehescheidung akzeptierst, heißt aber nicht, dass du für die Scheidung bist. Ne? Sondern auf der Grundlage der Anerkennung des Rechts auf Scheidung agitierst du für die Einheit, für den proletarischen Internationalismus. So, für die, also es ist kein Separatismus sozusagen. Aber ich, wie ich vorhin schon andeute, ich denke, ja, Lenin hat die nationale Frage am besten verstanden, weil er einfach der größte Hegelianer unter den Marxisten war und dementsprechend diese Dynamik der Moral, wenn man so will, in der Politik konkret, nicht irgendwie abstrakt kantisch, aber konkret diese Forderung nach bürgerlichem Recht, wie das die einzige Grundlage ist für proletarisches Selbstbewusstsein, ich denke, das hat er da am besten verstanden. So hat er auf jeden Fall darüber nachgedacht. Und dazu, ja, vielleicht noch ein kurzes Zitat, was auch einen anderen Punkt noch klar macht, wo Leni über Luxemburg schreibt: Liest man derartige Betrachtungen, so wundert man sich unwillkürlich über das Talent der Verfasserin, nicht zu verstehen, was zueinander gehört. Mit wichtiger Miene Kautsky darüber belehren, dass die kleinen Staaten von den großen ökonomisch abhängig sind, ist lächerliches klinisches Klugtun, denn mit der Sache selbst hat all das nicht das Geringste zu tun. Nicht nur die kleinen Staaten, sondern beispielsweise auch Russland sind ökonomisch völlig von der Macht des imperialistischen Finanzkapitals abhängig. Rosa Luxemburg setzt an die Stelle der Frage der politischen Selbstbestimmung der Nation in der bürgerlichen Gesellschaft ihrer staatlichen Selbstständigkeit. Anstelle der politischen Selbstbestimmung setzt sie die Frage ihrer ökonomischen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Also er geht im Wesentlichen davon aus, dass sie die politische Frage der Selbstbestimmung der Nation falsch versteht, weil sie quasi sagt, ja, es gibt ja keine Unabhängigkeit. Die Welt ist ökonomisch vernetzt und das wollen wir auch. Auf der Grundlage agitieren wir für Sozialismus. Aber dass sie dadurch die reale Dynamik, der politischen Dimension von Nationen falsch versteht. Und jetzt würde ich, jetzt kommt der Punkt, wo, ich glaube, du, Lukas, hattest es gefragt mit der Frage, was bringt das und so. In diesem Abschnitt der Utopist Karl Marx und die Praktikerin Rosa Luxemburg. Hier auch wieder, das ist jetzt auch wieder ein sehr langes Zitat. Rosa Luxemburg, die die Unabhängigkeit Polens für eine Utopie erklärt und diese bis zum Überdruss oft wiederholt, ruft dabei ironisch aus, warum sollte man nicht die Forderung nach der Unabhängigkeit Irlands stellen? Offenbar ist der praktischen Rosa Luxemburg unbekannt, wie sich Karl Marx zur Frage der Unabhängigkeit Irlands verhalten hat. Es lohnt sich, darauf einzugehen, um die Analyse einer konkreten Forderung nach nationaler Unabhängigkeit vom wirklich marxistischen und nicht opportunistischen Standpunkt auszuzeigen. Marx hatte die Gewohnheit, seinen Bekannten unter den Sozialisten, wie er sich ausdrückte, auf den Zahn zu fühlen. Marx fragt einen Sozialisten, der einer Unterdrückernation angehört, über seine Stellung zu den unterdrückten Nationen aus und legt sofort den Fehler bloß, der den Sozialisten der herrschenden Nation gemeinsam ist. Das Unverständnis für ihre sozialistischen Pflichten gegenüber den unterdrückten Nationen. Das Wiederkäuen von Vorurteilen übernommen von der Großmachtbourgeoisie. Es geht noch weiter, aber kurz dazu. Das Argument läuft natürlich auch dann darauf hinaus, dass sie im Prinzip sagt, ne, so Rosa Luxemburg, die kennen wir, das heißt, die ist schon eine Marxistin, aber was sie da sagt, ist eigentlich Opportunismus und öffnet quasi die Tür zu dem, was natürlich dann ganz virulent werden wird in der Zweiten Internationale und was Lenin einfach nonstop kritisiert und dagegen ankämpft, ist so eine Art Sozialchauvinismus. Also nicht dieses aggressive, rassistische, imperialistische unbedingt, aber so eine Vernachlässigung, so eine Komplizenhaft, so ein unter den Teppich kehren, was letztlich eigentlich objektiv, wie er sagt, objektiv eine Beschönigung des Imperialismus ist und objektiv eine Schwächung des Kampfes für Sozialismus. Oder wie er auch sagt, sozialistischer Opportunismus. Und was dann auch, also weil hier die Rede war von den Bourgeoisie-Vorteilen, damit also meint er auch so Sachen wie, die dann bei Luxemburg gar nicht vorkommen, die Luxemburg selber auch kritisiert, aber die zum Beispiel bei Bernstein ganz virulent sind, dass er eben sagt, ne, es war ja die letzten drei Jahrhunderte so, vielleicht ein bisschen die bürgerlichen Nationen, die Kultur, die Zivilisation verbreiten. Und das, genau, zu, eigentlich zum Imperialismus allgemein, wir machen ja gerade so einen Mini-Exkurs, kommen wir gleich nochmal. Mehr, aber Lenin geht eben davon aus, dass das, das war mal der Fall, ja, aber das ist nicht mehr der Fall. Und das jetzt noch so zu behaupten, ist Opportunismus. Und selbst wenn man es nicht direkt fordert, ist es objektiv opportunistisch. Und jetzt die Stelle, der Utopist Marx ist so unpraktisch, für die Lostrennung Irlands einzutreten, die auch ein halbes Jahrhundert später nicht verwirklicht ist. Wodurch wurde nun diese marxische Politik hervorgerufen und war sie nicht ein Fehler? Anfangs hatte Marx geglaubt, dass nicht die nationale Bewegung der unterdrückten Nationen, sondern die Arbeiterbewegung in den unterdrückenden Nationen nach Irland befreien werde. Marx macht aus der nationalen Bewegung nichts Absolutes, denn er weiß, dass nur der Sieg der Arbeiterklasse die volle Befreiung aller Nationalitäten bringen kann. Die Umstände fügten sich jedoch so, dass die englische Arbeiterklasse auf recht lange Zeit unter den Einfluss der Liberalen geriet, ihr Nachtrab wurde und sich durch eine liberale Arbeiterpolitik selbst enthauptete. Die bürgerliche Befreiungsbewegung in Irland erstarkte und nahm revolutionäre Form an. Marx überprüft seine Auffassung und berichtigt sie. Welch Pech ist es ein für ein Volk, wenn es ein anderes nicht unterjocht hat? Die Arbeiterklasse Englands wird sich nicht befreien, solange Irland nicht von der englischen Unterdrückung befreit ist. Die Reaktion in England wird gestärkt und genährt durch die Versklavung Irlands. Marx, der in der Internationale eine Sympathieresolution für die irische Nation, das irische Volk, zur Annahme bringt. Genau, dann macht er so eine Polemik gegen jemand Unbekanntes, wo er sagt, der hätte den Marx wegen Vergessen des Klassenkampfes in Grund und Boden gedonnert. Also, dass er hier irgendwie plötzlich das irische Volk und die irische Nation hier scheinbar über den Klassenkampf stellt. Welches sind die theoretischen Prämissen dieser marxischen Schlussfolgerung? In England ist die bürgerliche Revolution im Allgemeinen längst abgeschlossen. In Irland aber ist sie noch nicht beendet. Sie wird erst jetzt, ein halbes Jahrhundert später, durch die Reformen der englischen Liberalen zu Ende geführt. Wäre der Kapitalismus in England so rasch gestürzt worden, wie Marx anfänglich erwartete, so wäre in Irland für eine bürgerlich-demokratische gesamtnationale Bewegung kein Raum gewesen. Nachdem sie aber einmal entstanden ist, gibt Marx den englischen Arbeitern den Rat, sie zu unterstützen, ihr einen revolutionären Anstoß zu geben und sie im Interesse ihrer eigenen Freiheit zu Ende zu führen. Es kam aber anders. Sowohl das irische Volk als auch das englische Proletariat erwiesen sich als zu schwach. Erst jetzt wird die irische Frage in einem kläglichen Schacher der englischen Liberalen mit der irischen Bourgeoisie gelöst. Was heißt das? Folgt daraus etwa, dass Marx und Engels Utopisten waren, dass sie undurchführbare nationale Forderungen stellten, dass sie dem Einfluss der irischen kleinbürgerlichen Nationalisten unterlagen? Nein. Marx und Engels betrieben auch in der irischen Frage eine konsequent proletarische Politik, die die Massen wirklich im Geist des Demokratismus und Sozialismus erzog. Die Politik von Marx und Engels in der irischen Frage hat ein höchst bedeutsames Beispiel, das bis auf den heutigen Tag gewaltige praktische Bedeutung bewahrt hat, dafür gegeben, wie sich das Proletariat der unterdrückenden Nation zur nationalen Bewegung zu verhalten hat. Hätte das irische und das englische Proletariat die marxische Politik nicht angenommen, so wäre das ihrerseits der schlimmste Opportunismus, ein Vergessen der Aufgaben eines Demokraten und Sozialisten, eine Konzession an die englische Reaktion und Bourgeoisie gewesen. Das ist in dem, ich habe nicht bei allen Texten Zitaten erstellt. Das ist in der Schrift über das Selbstbestimmungsrecht der Nation, was wir auch im Lesekreis lesen werden. Und das ist, also ich meine, Marx hat, Lenin hat wirklich Dutzende Texte zu Nationalismus geschrieben, aber das ist so einer der Haupttexte und vor allem der Text, wo er am meisten auf Luxemburg eindrescht. Und was diese Stelle zeigt, ist, dass Lenin eben darauf hinaus will, dass in einem gewissen Sinne die praktische Verwirklichung dieser nationalen Selbstbestimmung nicht unbedingt eben das Zentrale ist, sondern dass es dabei so, wie er auch wortwörtlich sagt, Zitat, eine Frage der internationalistischen Erziehung der Arbeiterklasse ist. Also es geht darum, inwiefern eine bestimmte Forderung oder auch das Auslassen einer bestimmten Forderung die Intention auf Freiheit beschädigt. So. Weil man quasi, weil es dazu führt, dass man sagt, na, Unterdrückung ist in Ordnung, solange es nicht bei mir ist, sozusagen. Dass das dann, wenn man nicht für diese nationalen Befreiung ist, dass das eben gewissermaßen die umgekehrte Konsequenz ist, dass man dann die Arbeiter darin erzieht, im Opportunismus erzieht eigentlich, sozusagen. Und deshalb kann er sagen, was ja, muss man sich eigentlich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, deshalb kann er sagen, Marx hat da nicht nur das Richtige gemacht, sondern er war sogar vorbildlich für eine generelle Haltung, die wir einnehmen sollten, obwohl die quasi praktische Forderung, die im Raum stand, sich nicht verwirklicht hat. Und das ist die Art und Weise, wie er darüber nachdenkt. Den letzten Punkt mal wiederholen. Naja, der Punkt ist ja quasi, also dieses ganze Zitat ging ja quasi um die Frage, ne, dass Herr Lenin einfach konkret ja feststellen muss, zu seiner Zeit, die irische Befreiungsbewegung hat nicht gesiegt oder zumindest nicht so, wie sie damals entstand oder gekämpft hat. Und sogar im Gegenteil wurde dann 50 Jahre später mehr oder weniger von England, wenn man so will, dann Irland die Unabhängigkeit geschenkt, so mehr oder weniger, mit der irischen Bourgeoisie, wie er sagt. So. Das ist aber nicht durch die heroische irische Befreiung quasi und auch nicht primär durch die quasi Einheit zwischen den englischen Arbeitern und den irischen Befreiungskämpfern primär dadurch entstanden ist sozusagen. Dementsprechend muss er natürlich, wenn er das irgendwie gegen Luxemburg aufbringt, natürlich irgendwie sagen, ja, wie kann das sein, dass wir das jetzt als Vorbild nehmen, wenn es quasi nicht funktioniert hat, ne, wenn es nicht praktisch war. Und seine Antwort ist eben, dass die praktische Verwirklichung der nationalen Selbstbestimmung kein Wert an sich ist oder in einem gewissen Sinne sekundär ist, sondern das Wichtigste ist die Erziehung der Arbeiterklasse. Was für ein Klassenbewusstsein vermittelt man? Oder inwiefern untergräbt eine bestimmte Forderung das Klassenbewusstsein? Und inwiefern fördert es das? Jetzt haben sich viele gemeldet. Du hast noch nichts gesagt? Ja. Also die vielleicht für uns heute fast ein bisschen komische Formulierung, die Lenin die ganze Zeit verwendet, ist, nationale Selbstbestimmung bedeutet Recht auf Lostrennung und nur das, wie er sagt. Es ist Recht auf Lostrennung und nur das. Ein bisschen, ich finde die Formulierung ist so, also als ich die das erste Mal gelesen habe, fand ich ein bisschen komisch, also habe ich noch nie so gehört, irgendwie, das wäre jetzt nicht so die Standardformulierung, die ich verwenden würde. Aber im Prinzip bedeutet es einfach Volkssouveränität. Politische Souveränität der Nation in einem Nationalstaat, in einem festen Territorium. Also einfach die klassische oder die bürgerlich-radikale Forderung, wie man sie zum Beispiel bei Rousseau findet. Also Volkssouveränität. Und wichtig ist, dass, um vielleicht auch so nochmal darauf einzugehen, dass Lenin halt immer wieder betont, so, dass gewissermaßen also Nationalismus als eine reale politische Erscheinung meistens mehrere Elemente enthält. Ne, es hat diesen kulturellen, ideologischen, ethnischen irgendwie Charakter, Moment, aber es hat immer auch diesen allgemein demokratischen Aspekt, wie er sagt, dieses demokratische Moment. Ne, und es gibt so Stellen, wo er eben sagt, okay, Ne, so, sofern die Bewegung nationalistisch ist, in so einem kulturellen Sinne, etc., sind wir dagegen. Aber sofern sie demokratisch ist, sind wir dafür. Ne, das ist der Punkt. Und vielleicht, ich habe noch ein ganz schönes Zitat auch zu dieser Frage vom Volk, so Umgang mit dem Begriff des Volkes, aus Lenins Schrift Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der bürgerlichen Revolution. Vielleicht habe ich den Titel gerade ein bisschen vermasselt, aber das ist eigentlich so sein Text zu permanenter Revolution in Anführungsstrichen, nur dass er es damals noch nicht so nennt. Oder also ich glaube, er nennt das ununterbrochene Revolution damals, aber das ist so zeitgleich mit den, also um 1905 herum, um 1905 bürgerliche Revolution Russland, wo halt Trotzki über permanente Revolution schreibt. Und in dem Text redet auch Lenin ganz ausführlich um Demokratie, Volk und wie er auch sagt, ja, das Problem von so einem abstrakten Klassenbegriff, dass man irgendwie denkt, man kann demokratische Probleme dadurch beseitigen, dass man irgendwie einfach den Begriff der Klassen irgendwie so in den Raum schmeißt. Und da sagt er, die Sozialdemokratie kämpfte und kämpft mit vollem Recht gegen den bürgerlich-demokratischen Missbrauch des Wortes Volk. Sie verlangt, dass mit diesem Wort nicht das Unverständnis für die Klassenantagonismen innerhalb des Volks bemäntelt wird. Sie besteht kategorisch darauf, dass es für die Partei des Proletariats notwendig ist, ihre volle Klassenselbstständigkeit zu bewahren. Sie teilt aber das Volk nicht in Klassen ein, damit die fortgeschrittenste Klasse sich abkapselt, sich auf ein enges Maß beschränkt und ihre Tätigkeit durch Erwägungen von der Art beschneidet, dass die ökonomischen Beherrscher der Welt bloß nicht abschwenken, sondern sie erlangen ihre volle Klassenselbstständigkeit, damit die fortgeschrittenste Klasse unbehindert von der Halbschlechtigkeit, Unbeständigkeit und Unentschlossenheit der Mittelklassen mit umso größerer Energie, mit umso größerem Enthusiasmus an der Spitze des ganzen Volkes für die Sache des ganzen Volkes kämpft. Und das fasst das, glaube ich, nochmal ganz gut zusammen. Deswegen sagt auch Lenin ja quasi, ne, es ist keine Erziehung im Nationalismus, sondern eine Erziehung im Demokratismus, wie er sagt. Eine Erziehung in Demokratismus und Sozialismus. Genau, jeder nationale Befreiungskampf hat einen allgemein demokratischen Inhalt. Und diesen allgemein demokratischen Inhalt muss jeder Sozialist aufgreifen und ihn weitertreiben. Was ja letztlich auch ein Gedanke der permanenten Revolution ist, ne? Dass sozusagen demokratische Revolution unter sozialistischer oder kommunistischer Führung. Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst war. Ich habe mich die ganze Zeit. Okay, ja, dann. Ich habe noch später noch ein paar größere Fragen, aber du immer jetzt sehr klein ausgependelt, was eine Nation ausmacht und so weiter. Die Frage ist ja trotzdem: Lenin stellt sich ja gegen die Forderung des Bundes nach Selbstbestimmung der Juden. Kannst du da einfach nochmal, weil so ein bisschen, ich meine, sozusagen die Kritik an Luxemburg und so weiter, du hast dem Marx nicht wirklich zugehört und so weiter, was halt, und irgendwie die Frage, naja, es muss der Revolution dienen. Weltrevolution irgendwie dienen, die nationale Befreiung, das ist das Kriterium, für das jetzt Erziehung des Proletariats nennen oder nicht. Aber warum sind die Bundisten... Oder sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, nur um den Punkt nochmal klar zu machen, also streng genommen muss man wirklich sagen, dass Lenin ja eben betont, dass es nicht in erster Linie sich dadurch beweist, dass es der Weltrevolution dient, sondern dass es der Erziehung zur Weltrevolution dient. Okay. Aber sorry, das klingt jetzt ja, ein bisschen klugscheißerisch, aber... Aber in einem gewissen Sinne, warum tun das die Bundisten nicht? Ist okay, wenn ich was dazu sage, weil ich wollte dich nicht abhalten. Nö, mach ich. Aber es erinnert mich an etwas, was ich eigentlich auch aufbringen wollte, weil ich fand nämlich auch, als ich ursprünglich den Austausch zwischen Lenin und Luxemburg gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass sie sich beide auf der gleichen, also es schien irgendwie um was anderes zu gehen. Also beide sagen sozusagen, ja, du nimmst ein abstraktes Prinzip und hältst es irgendwie hoch und schau doch mal an, Marx hat sich zwar geirrt, aber hier ist deine Methode. Und es schien so, dass sie sich da eigentlich nichts nehmen. Ne? Also man kann jetzt auf der einen Seite, auf der anderen Seite überzeugter sein, aber das schien so der Inhalt der Debatte zu sein. Und wo ich dann wirklich so ein bisschen Lenins Position gecheckt habe, oder wo ich meinte, okay, das ist der Punkt, war irgendwie sein Loben von so der armenischen oder irgendeine kaukasische, so sozialdemokratische Partei, die sie gegründet hat, und die sozusagen darüber sprechen, dass sie das Recht eigentlich anerkennen würden auf Selbstbestimmung, aber es nicht einfordern. Also dass sozusagen ihr Ziel ist, mit den russischen und anderen sozialdemokratischen Parteien zusammenzuarbeiten. Das ist auch so aus dem 1907, 1910 oder so. Und Lenin greift es so positiv auf und lobt die sehr und sagt so, genau das ist der Punkt. So, ihr, weil ihr die unterdrückten Völker seid, müsste sozusagen bereit sein zu sagen, nein, wir nehmen das Recht nicht wahr. Und wir als Großrussische, genau, wir müssen, das ist also dieses so Geben und Nehmen so ein bisschen. Und ich würde sagen, das ist vielleicht der Unterschied bei den Buddhisten. Also die Buddhisten müssen eigentlich an den Punkt kommen, dass sie sagen, wir wollen uns nicht abkapseln. Und die russischen Arbeiter müssen sagen, aber ihr dürft es halt. Und die zwei Punkte würde ich dazu sagen. Also ich glaube, das Problem mit dem Buddhisten ist schon nochmal ein bisschen anderes. Ich kann nicht so viel dazu sagen, außer dass es halt, das Lenin das schon eher als so eine Form von nationalkultureller Autonomie verstanden hat, also worum es da geht. Dass, genau, dass es eigentlich primär um sozusagen, dass es irgendwie jüdische Kultur oder Religion und politische Selbstbestimmung zu sehr vermischt. Und dadurch separatistisch ist. Ja, das ist eine spannende Frage, die auch damals sehr relevant war. Ich kann dann sonst nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Das ist der grundlegende Punkt. Und ja, ich würde das nur noch mal kurz unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass ist genauso eine Form von so konkretem Internationalismus. Im Sinne von so, ne, Sozialisten irgendwie in einem imperialistischen Land oder in einem unterdrückten Land sind beide Sozialisten, aber das kann bedeuten, in der einen Situation, dass die einen eben für die nationale Selbstbestimmung der unterdrückten Nation eintreten, während die Sozialisten in der unterdrückten Nation die Aufgabe haben, für die internationale Einheit zu agitieren, gegen den Separatismus sozusagen. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Man schließt ein bisschen vielleicht an, weil also ich, könntest du noch, also mich würde tatsächlich interessieren, könntest du noch was zu Luxemburgs Position sagen? Weil so die, und inwiefern die anders ist als die von Lenin? Auch gerade im Hinblick von dem Punkt, was du jetzt aufgebracht hast, von Erziehung des Proletariats zur Weltrevolution, weil, so wie ich Luxemburg verstehe, ist das ja genau auf ihr Punkt. So dass sie so, ne, Luxemburg arbeitet in Polen, ganz konkret, arbeitet in Polen, wo man in Konkurrenz sich befindet zu anderen Sozialisten, hier, ne, der PPS, so, für die das Haupt Ziel nationale Autonomie ist oder wahrscheinlich auch kulturelle und so weiter Autonomie, ne, aber wo man so in diesem konkreten politischen Kampf sich befindet zwischen Sozialisten, wo der Unterschied zwischen beiden Fraktionen sich irgendwie dann aufmacht an dieser Frage von wie stehen wir zur nationalen Autonomie, genau, und wo, wenn ich Luxemburgs Position richtig verstehe, so, ne, sie davon herkommt, dass sie sagt, so, ne, wenn wir zu sehr auf diese Frage uns darauf beziehen, treiben wir die Proletarier unseres Landes, so das, auch des proletarischsten Teils des russischen Zarenreiches, in die Hände derjenigen, die das wollen, was Lenin und ich beide auf jeden Fall nicht wollen, nämlich so diesen kulturell verstandenen ethnischen Nationalismus. Genau. Und so, ne, wo sich so die Frage. Ja, sie, also natürlich, sie stellt sich natürlich dieselbe Frage, ja. Aber. Genau, aber, so, dann, was ist dann, wo genau gehen die beiden auseinander? So, und also, wie stellt sich das vielleicht nur nicht nur im Hinblick auf so, dass du hast bis jetzt sehr drauf eingegangen, auf diesen Punkt von, weiß ich nicht, wie wirkt sich das auf das Proletariat der quasi imperialen Kernländer aus, wenn man so will? Weil das auch bei Polen und Russland ein bisschen die Frage ist, wo ist der imperiale Kern? Hier so, aber so, sondern auch so, was heißt diese Frage für die Organisation des Proletariats quasi außerhalb des imperialen Kerns? Zwei Sachen dazu. Also, um vielleicht das Gesagte nochmal in anderen Worten zu fassen, der Unterschied ist zwischen Lenin und Luxemburg in der Frage, dass eben einfach Lenin davon ausgeht, dass quasi Luxemburg der Gefahr der Unterordnung unter dem bürgerlichen Standpunkt dadurch ja, aus dem Weg gehen will, dass sie halt die proletarischen Fragen immer an erste Stelle setzt. Und Lenin denkt, nein, man kann nur dem entgegnen, dass die Arbeiterklasse sich bürgerlichen Kräften unterordnet, indem man selber der konsequenteste und radikale Vertreter der bürgerlichen Aufgaben ist und die Hegemonie über den demokratischen Kampf gewinnt. Und also der für Lenin ist eben so, dass der einzige Weg, irgendwie dieser Unterordnung, dieser Gefahr der Unterordnung dieser Gefahr zu entgehen, ist, dass du noch radikaler für alle bürgerlichen Forderungen eintrittst. Weil irgendwann wird eben der Punkt werden, wo bürgerliche Kräfte da auch nicht mitmachen, sozusagen. Und das ist, sagt eben Lenin, das ist der einzige Weg, dieser Gefahr, ja, auszuweichen. Was nochmal so, was du gesagt hast, hat mich nochmal kurz an eine Sache erinnert, dass dass es natürlich bei nationaler Selbstbestimmung in der Zeit schon so einen gewissen Unterschied gibt zwischen den Fragen, die zum Beispiel sich dann so im Kontext von Russland, entstehen, mit diesen ganzen Hunderten von irgendwie kleinen Nationen, die da sind, und mit den ganzen Kolonien Afrikas und Lateinamerikas. Ich würde schon sagen, dass das wesentliche Argument, was Leni hier macht, wo er sich auf England und Irland bezieht, dass trotz aller der bestimmten Unterschiede, die da herrschen, dieser wesentliche Unterschied zwischen unterdrückten Nationen, Unterdrückernationen da ist und auch dementsprechend Leni die gleiche Antwort hat, wesentlich. So ein gewisser nuancierter Unterschied besteht irgendwie darin, dass, glaube ich, die nationale Selbstbestimmung so in diesen ganzen russischen Völkern, ja, so, dass da schon Lenin so ein bisschen mehr daran geht im Sinne von, diese nationalen Trennungen sind halt Hürden zur internationalen Einheit und wir müssen diese Hürden überwinden. Und das hat ein bisschen mehr diesen negativen Charakter. Und ich meine, generell ist die Forderung nationaler Selbstbestimmung bei Lenin negativ, insofern, dass es nicht darum geht, dafür zu sein, sondern dieses Recht zu akzeptieren. Aber ich glaube schon, dass in der Frage so von Kolonien oder Halbkolonien schon einfach das Bewusstsein mir da ist, dass sozusagen, dass das ein Hebel ist, die Arbeiterklasse zur Revolution zu bringen oder zum sozialistischen Bewusstsein zu bringen. Ne? Also dass das unvermeidlich das erste spontane Anwachsen von Klassenbewusstsein ist. Also dass sozusagen die nationale Befreiung in diesen Ländern quasi die Schule der Arbeiterklasse ist, die Schule der Unterdrückten, warum sie den Sozialismus brauchen, so wie die Gewerkschaften in den fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten eine Schule ist. Und die Gewerkschaften sind ja auch eine bürgerliche Institution, ne? Da hat man eine ähnliche Dynamik. Deswegen ist auch interessant, dass übrigens Lenin nennt ja auch Luxemburgs Position quasi Proudhonismus. Und generell sagt er, die Leute, die nationale Selbstbestimmung ablehnen, ist quasi Proudhonismus. Und was interessant ist, der Proudhon war auch einer derjenigen, ne, der die Gewerkschaften abgelehnt hat. Ne, weil das quasi, ja, da geht es nicht um Sozialismus sozusagen. Ne? Und Lenin sieht bei der Frage der nationalen Selbstbestimmung so ein ähnliches Problem. Ne, dass man diese nationale Selbstbestimmung hat, die erstmal ein bürgerliches Anliegen hat, ne? Und die auch, ja, die schon unter Umständen auch im Widerspruch zum Kampf für Sozialismus geraten kann. Aber, und er ist im Prinzip, also so wie Marx einer der ersten Sozialisten war, der konsequent für Gewerkschaften eingetreten ist oder das konsequent als eine positive Entwicklung gesehen hat, war Lenin eben daran anknüpfend auch einer der ersten, der eben ganz konsequent für die nationale Befreiung als so eine Schule auch eingetreten ist. Und ich meine, unabhängig jetzt vom so Weltrevolution, dass nationale Befreiung also zu sozialistischen auch Projekten geführt hat, diesen Impuls gegeben hat, hat sich schon auch einfach bewiesen im 20. Jahrhundert. Zumindest eben im Kontext einer internationalen sozialistischen Bewegung. Also das ist eigentlich recht unkontrovers, wenn man sich Mitte des 20. Jahrhunderts etc. anguckt. Aber was heißt unkontrovers? Ich meine, Irland ist so ein Paradebeispiel dagegen. Bei Irland ist es nicht so, dass Irland einfach dann irgendwann von der irischen Bourgeoisie in London die Unabhängigkeit bekommen hat. Irland hatte eine sehr starke Unabhängigkeitsbewegung, die 1916 im Ersten Weltkrieg zu einem kulminiert und es gibt Aufstände in ganz Irland. Und das hatte nichts, kaum bis gar nichts mit der proletarischen Bewegung zu tun. Also es waren liberale, katholische, es gab ein, zwei Sozialisten. Und Lenin und Trotzki streiten sich noch darüber, ob 1916 in Irland, ob das irgendwie Teil der internationalen Revolution sein soll. Und Trotzki sagt, hey, komm mal nach Irland, das hat nichts mit der proletarischen Bewegung zu tun. Und Lenin sagt, ah, du bist revolutionärer Purist. Du willst, dass alles noch im Proletariat ausgeht. Aber es kann auch irgendwie was, Irland kann irgendwie anders die internationale Revolution anfachen. Also da ist das nur um zu sagen, dass doch Irland dafür ein Beispiel ist, dass es nicht unbedingt was mit der Erziehung des Proletariats zum Klassenkampf zu tun hat. Also ich meine zum einen, das ist... Also das wäre jetzt, hätte ich jetzt eigentlich nicht aufgebaut, aber Trotzki denkt Lenin auch, dass er falsch liegt in der nationalen Frage, zumindest bis 1917. In diesem Text über in der Polemik gegen Luxemburg gibt es so eine Stelle, wo Lenin sagt, Trotzki ist schlimmer als ein Feind. Was aber einfach, genau, einfach mit der Tatsache zu tun hat, dass Lenin Trotzki einfach hasste vor 1917 basically. Und ihn als diesen Opportunisten, der die ganze Zeit hin und her schwankt. Also es gibt auch so Stellen, wo er sagt, Trotzki zeichnet sich durch nichts anderes aus als durch die Unbeständigkeit seines Charakters. Das ist nur so eine Nebensache. Also, ich meine, im Wesentlichen würden halt auf Trotzki dieselben Argumente wieder zutreffen. So. Also er bezieht das auch auf Trotzki. Also Luxemburg ist sein Hauptbezugspunkt in dem Text, aber so, ich meine, dieselbe Kritik würde darauf zutreffen. Naja, und ich meine, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ich meine, es gibt einfach mehrere prominente Beispiele, wie Kuba, Vietnam etc., wo natürlich nationale Befreiung zu sozialistischen Projekten geführt hat. Wie diese dann ausgehen, auch im Kontext ihrer Zeit, ist eine ganz andere Sache, aber ich glaube, das ist einfach relativ unkontrovers, dass es sehr viele dieser Fälle gibt. China, ich meine, China beginnt ja auch als eine nationale Befreiungsbewegung. Teilweise auch noch mit, also das sind auch so interessante historische Fälle, wie so der Boxeraufstand, irgendwie so 19. Jahrhundert, wo in China irgendwie diese nationale Befreiungsbewegung auch schon, die so extrem, also die schon crazy sind, also schon wild, so diese Bewegung teilweise, also die so wirklich sehr mystische, so mystischen Hass gegen die Ausländer haben, die Ausländer quasi umbringen, sehr gewalttätig sind, ne? Und da regen sich dann auch alle auf, so darüber, quasi in der bürgerlichen Presse, so in Europa etc., so Barbaren, bla bla bla. Und es gibt so einen Text von Lenin, der China-Krieg, wo er sagt so, ja, Leute, das ist halt, was glaubt ihr, was da passieren wird? Ne? Also im Sinne von, also er kann das kaum ernst nehmen eigentlich. Und ich meine, das so Boxeraufstand ist so ein früher Teil, Taiping, da kommen noch ganz viele Bewegungen, aber letztlich, ne, die sozialistische Revolution dann in China ist eine Fortführung dieses nationalen Befreiungskampfs, ist daraus entstanden. Deshalb, also, und bei der Frage der Erziehung, ich meine, der Opportunismus der Zweiten Internationale halt, ne? Hat schon auch was mit dieser Frage zu tun. Was ist mit dem Opportunismus der Dritten Internationale? Das hat schon auch Probleme. Also, China, Vietnam, Kuba? Worauf, also, das, guck mal, die Fragen, die sich bei China, Kuba und Vietnam stellen, sind die Fragen eben, ja, von Stalinismus, so. Was hat Sozialismus zu der Zeit noch bedeutet, aber es ist relativ offensichtlich, dass in diesen Fällen nationale Befreiung zu, ja, zu einer Zustimmung zu Sozialismus unter den breiten Massen geführt hat. Ich glaube, das ist einfach sehr offensichtlich daran. Was die Frage, wie hast du es formuliert, Dritte Internationale Opportunismus? Also, wer wird es denn gerade zum Mittel zum Opportunismus, die nationale, der Fokus auf die nationalen Befreiungskämpfe. Ich dachte, das würden wir jetzt auch machen. Ich dachte, wenn wir jetzt das irgendwie ein bisschen in Luxemburg irgendwie abgehandelt haben, dachte ich, würden wir jetzt darüber sprechen, was ist mit heute und inwiefern ist es heute gerade umgekehrt, dass sozusagen in der Folge des Stalinismus gerade dieser Fokus auf die nationale Befreiung zum Mittel des Opportunismus innerhalb der sozialistischen Bewegung geworden ist. Also das Interessante ist diesbezüglich erstmal, also das Selbstverständnis von Trotzki, das schreibt er auch ganz explizit im Prinzip, ist, dass Stalin nicht antiimperialistisch genug ist. Ne? Also das Problem ist nicht, dass Stalin antiimperialistisch ist, sondern das Problem ist, dass er nicht antiimperialistisch genug ist. Insofern, dass er nicht eigentlich konsequenten Kampf gegen den Imperialismus führt, insofern, dass er die nationale Befreiung nicht als eine Teil der Gesamtbewegung versteht. Oder also in den theoretischen Schriften von Stalin versteht er das natürlich schon so. Ne? Also wie Trotzki sagt, Stalin revidiert Marx nicht durch die Feder, sondern durch die Stiefel der GPU. Also in den Texten von Stalin schreibt er das alles einwandfrei so. Also das ist sozusagen Trotzkis Kritik daran. Und ich meine, wie gesagt, also ganz praktisch, ja, also es, da geht es um die Frage antiimperialistische Einheitsfront oder antiimperialistische Volksfront. So. Also jetzt zum Beispiel in China. Ne, wenn halt irgendwie Stalinismus quasi sagt, okay, wir ordnen, also ihr sollt euch der bürgerlichen Partei unterordnen. Und ja auch, also Volksfront hat ja konkret bedeutet, nicht irgendwie einfach nur Zusammenarbeit mit bürgerlichen Kräften, sondern quasi, wir geben unsere eigene Partei auf, um dieser Partei beizutreten, weil jetzt quasi nicht der Zeitpunkt ist für Sozialismus. Ne? Also darum geht es dann eher, und Trotzki war halt anschließend an Lenin für die antiimperialistische Einheitsfront, der schon auch einen Kampf mit bürgerlichen Kräften bedeutet, aber wie die antifaschistische Einheitsfront eben versucht, also die Unabhängigkeit bewahren muss, um für die Führung davon zu kämpfen. Und also, naja, man kann nur erstmal so sagen, das Interessante ist jetzt so im also im Rahmen vom Marxismus, Imperialismus, dass natürlich, dass auch der Opportunismus der, der Sowjetunion durch die Imperialismustheorie quasi verstanden wird. Ne, also der Opportunismus der Zweiten Internationale hat eine objektive Grundlage, die durch den Imperialismus entsteht, nämlich die objektive Grundlage der unterdrückenden Nationen und der Privilegien, die dadurch entstehen, über die, die über die Arbeiteraristokratie, Arbeiterbürokratie vermittelt sind. Ne? Und alles, was, ne, die ganzen Phänomene der Stalinismus, die Trotzki behandelt, auch des Revisionismus, die da stattfinden, sind immer so ein Spiegelbild der Zweiten Internationale und dessen Opportunismus. Ne? Also da ist dann eben der Revisionismus gründet in der objektiven Rückständigkeit der Sowjetunion und der objektiven, den objektiv schlechten Bedingungen, so, dass es unterdrückt wird vom Imperialismus. Ne, und diese Dinge, wie gesagt, Revisionismus, das ist dann so ein Spiegelbild. Ne? Du hast irgendwie Bernstein, der sagt, irgendwie der Weg ist das Ziel, irgendwie, die Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts. Dieser ganz offene Revisionismus. Dann hast du diesen Zentrismus von Kautsky, der ist ja schon Revolution, ja schon Diktatur des Proletariats, aber halt demokratisch, nicht so wie die Bolschewiki. Ne, und dann hast du in der Sowjetunion den Zentrismus von Stalin. Ne, wir müssen uns erinnern, Trotzki, lange Zeit also behandelt Trotzki Stalin als Zentristen. Ne, den Zentrismus von Stalin, natürlich Weltrevolution, aber Sozialismus in einem Lande und deshalb dies und das und das. Und dann der offene Revisionismus, offene Reformismus, Khrushchev, friedliche Koexistenz. Ne, also unter dieser Perspektive des Imperialismus, also das würde ich auch sagen, ist wirklich das Wesentliche, um es so ein bisschen in eigensinniger Formulierung zu verstehen, was der Epoche des Imperialismus erlaubt, eben ja diese Gleichzeitigkeiten von bürgerlicher, sozialistischer Revolution, auch bürgerlicher Konterrevolution auf internationaler Ebene, wie das diese ganzen Verschiebungen führt. Also auch ne, so Trotzkis Analyse der Sowjetunion, auch Marcuses Perspektive zum Beispiel auf die Überflussgesellschaft, die entsteht, haben damit zu tun, dass in einem gewissen Sinne ne, jetzt halt du irgendwie diesen Arbeiterstaat hast, wo eigentlich die Produktivkräfte nicht so weit sind, wie sie sein müssten, und du gleichzeitig imperialistische Länder hast, die im globalen Maßstab eigentlich schon zu weit sind für den Kapitalismus, die quasi die Produktivkraftentwicklung des Kapitalismus überschritten haben innerhalb ihrer nationalen Staaten und dadurch diese Überflussgesellschaft haben, die so stabil ist. So. Da. Ja, ich wollte da auch nochmal einhaken, weil ich glaube, ich habe den Einwand davon, dass das dann so Opportunismus der Dritten Internationale geführt hat, auch nur so halb verstanden. Ich wollte das hier nochmal versuchen, in meinen Worten zu sagen, vielleicht könntest du da nochmal drauf reagieren. Weil ich bis jetzt für mich immer so begriffen habe, dass die Situation, die wir vorfinden, und vielleicht ist es das, was du gerade gesagt hast, also es ist halt vielleicht einfach nicht ging oder einfach nicht genug war und dass es deswegen eigentlich die Revolution verloren war, ab dem Punkt, wo zum Beispiel Europa nicht mit reingestiegen, mit eingestiegen ist in die Revolution, weil man nicht genug hatte. Also so, ich glaube, das ist vielleicht das, was du gerade beschrieben, oder das, was ich versuche zu beschreiben, ist vielleicht, dass die Produktivkräfte nicht weit genug waren und das nicht genug da war, dass man dann halt noch versucht hat, übrigens kriegen wir dann doch eine größere Maßstab der Revolution hin, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, in irgendeiner Form voranzuschreiten außerhalb der russischen Revolution, und dass dann quasi Kuba und Vietnam und dann China, ich kenne mich wirklich mit den einzelnen Fällen nicht aus, also dass sie dann nicht weitergekommen sind als das, weil es halt keine Weltrevolution vorher gab, ist, finde ich, dann ja nicht dasselbe wie zu sagen, ah ja, die sind nicht weitergekommen, weil die an der nationalen Befreiung festgehalten haben oder weil sie jetzt so Chauvinisten geworden sind, dass sie so national bleiben wollten, sondern eher das, dass es gar keine Perspektive darauf mehr gab, mehr zu machen als das. Also so habe ich das Gefühl, ja. So ein bisschen über so Kuba, so, glaube ich, so Zoll, also so, das war so einer meiner ersten Berührungspunkte zu so. Oder der ist ja Ausdruck des Scheiterns. Ja, genau, Ausdruck des Scheiterns. Das ist das, was fehlt, also was, oder was nicht gesagt wurde. Inwiefern ist es ein Ausdruck des Scheiterns von der Weltrevolution, dass man sich, also dass man opportunistisch an dieser Frage festhält. Aber die Frage ist halt, ist es... Aber es ist nicht opportunistisch, das ist wirklich... Ja, ich glaube, das, was ich sagen wollte, ist so, ich verstehe schon, dass dann am Ende nicht, also so dieses, dass es nicht mehr ging, heißt ja nicht, also ist für mich nicht dasselbe, wie dass sich Leute nicht trotzdem aus einem nationalen Interesse dafür motiviert haben, das zu tun, ist für mich nicht dasselbe wie zu sagen, und also so, deswegen habe ich den Punkt verstanden, dass aus diesem Bedürfnis oder aus nationalen Befreiungsbewegungen quasi ein Drang Richtung Sozialismus entstanden ist, dass das dann nicht ging, finde ich, ich habe nur das Gefühl, es sind so zwei verschiedene Dinge in meinem Kopf. Wenn ich darf, zwei Dinge dazu. Also ich würde wirklich nochmal diesen Punkt, aber damit wir zumindest Lenin verstehen. Lenin ist es auch in der Debatte mit Luxemburg ganz wichtig, dass er immer betont, nationale Befreiung in unterdrückten Nationen zu unterstützen, ist nicht opportunistisch, sondern die, oder sagen wir es so, er sagt, das ist nicht die größte Gefahr von Opportunismus. Die größte Gefahr von Opportunismus ist in den imperialistischen Ländern, ist der Chauvinismus in den imperialistischen Ländern. Und dieser Chauvinismus, wie gesagt, muss nicht explizit rassistisch oder aggressiv sein. Das kann auch demokratisch sein. Und auch, oh, wir wollen die friedliche Weltgesellschaft und Kultur und blablabla. So. Das ist die größte Gefahr. Das heißt, wenn dann nationale Befreiung irgendwie so übrig bleibt im Verlauf des 20. Jahrhunderts, ist das im globalen Maßstab ein Zeichen von Regression. Aber dann die nationalen Befreiungen irgendwie zu beschuldigen, dass das opportunistisch wäre, also verliert das wesentliche Problem aus dem Blick. Und es ist auch, wie gesagt, nationale Befreiung ist dann höchstens reformistisch oder vielleicht resignativ, aber nicht opportunistisch. So. Es geht ja um den Opportunismus der Dritten Internationalen, jetzt nicht um den nationalen. Aber wie gesagt, also Trotzkis Kritik an Stalin wäre nicht, dass er zu viel früh nationale Befreiung einsteht, sondern dass es nicht richtig und nicht konsequent tut. Also dass er es eigentlich nicht tut. Das ist, klar. Ne, dass er dass seine Politik das behindert. Und ich meine, das sind da natürlich so Punkt, verschiedene... Also sozusagen jetzt rückwirkend wolltest du ja jetzt legitimieren, dass Lenin recht hatte, weil ja dann im 20. Jahrhundert Bewegungen für den Sozialismus entstanden sind aus nationalen Befreiungsbewegungen. Und das klammert ja extrem viel aus. Oder? Das klammert ja aus, dass diese Bewegung für den Sozialismus sozusagen absolute Produkte des Scheiterns und des Sterbens... Ich finde das falsch. Ich finde das eine ahistorisch... Du hast ja gerade gesagt, der Nationalchauvinismus kann ja genau in dem Gewand der Vereinten Nationen, das Recht auf völkische Selbstbestimmung, so kann er ja auftreten. Mhm. Die Akzeptanz dessen, dass man sagt, die Revolution findet in den Ländern, also die ganze Idee, dass Entkolonialisierung nur als nationale Befreiung gedacht werden kann, das ist die Niederlage. Das ist die Akzeptanz, und das als Sieg zu verkaufen, ist der Opportunismus. Und ja, aber... Recht haben, das natürlich, nur ganz kurz, um dir sozusagen auch einen Punkt von Recht zu geben, zu sagen, natürlich ist es sozusagen, weil wenn die Arbeiterklasse in den Zentren irgendwie kämpfen müsste, ist das natürlich ein größeres Problem, wenn dort das akzeptiert wird und diese Ideologie stärker stattfindet, als jetzt in den Ländern, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie in Benin sich die Leute unabhängig erklären, das wird wahrscheinlich die Weltrevolution nicht stoppen, auch wenn die eine völlig falsche Ideologie haben, wenn das alles in Europa, in den USA funktionieren würde. Das wäre eine andere Situation, da hast du schon recht. Aber der Punkt ist ja, dass die stalinistischen kommentären Parteien implizit anerkannt haben, dass es ein nationales ein Nationalstaatensystem weltweit gibt und in diesem Rahmen nur Revolution stattfindet und man dann Appeasement macht, und das ist dann auch noch das Schlimmere, dass man sich irgendwie im Ost-West-Konflikt sagt, wir kooperieren sogar mit nationalistischen Befreiungsbewegungen, überlegen uns horrende ideologische Rechtfertigungen, warum wir mit den Arbeitern und Kommunisten umbringen lassen von diesem Regime, weil wir eigentlich nur unsere Taktik rechtfertigen. Ja, ich will Ihnen auch gar nicht widersprechen. Ich denke nur so ein bisschen, dass das einfach den Fokus ein bisschen verliert. Also im Sinne von, und zudem ja auch irgendwie so implizit irgendwie ja immer so annimmt, als könnte zum Beispiel, als hätte in den 50ern, 60ern einfach so eine Arbeiterbewegung entstehen können wie Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. So, und Lenin, das ist, ich glaube, wir müssen auch gleich vielleicht mal die Diskussion ein bisschen pausieren, damit ich noch ein bisschen mehr zu Imperialismus sagen kann eigentlich, weil wir jetzt auch ganz viel nationale Selbstbestimmung so spezifisch darüber reden. Das, wie gesagt, das deutet sich schon an bei Marx und Engels, dass sie eben davon ausgehen, dass Imperialismus die objektive Grundlage verschlechtert in den imperialistischen Nationen und eine revolutionäre Arbeiterbewegung fast unmöglich macht. Und insofern, wie Engels dann sagt, ne, so auch in eine Krise gebracht werden muss von außen. So. Nicht, weil dann das ein Selbstzweck ist, aber also ich will es jetzt niemand unterstellen, vielleicht war das nicht gemeint, aber mir scheint schon so, dass von dem Gesagten so manches in so eine Richtung tendiert nach dem Motto, die nationale Frage würde erst wieder relevant werden, wenn es sozialistische Bewegungen in den Zentren gibt. Und das ist falsch rum. Ha? Und vielleicht auch erst, wenn es Imperialismus wieder gibt. Na gut, das ist nochmal eine ganz andere Sache, aber... Kannst du das ausführen? Was würde das denn heißen, dass es Imperialismus so, wieder gibt? Zumindest wenn ich jetzt einen Platypus versuche, so ein bisschen mit Platypus das zu denken. Ne, versuch das auch mit Lenin zu denken. Das ist historisch irgendwie so ein bisschen auch einzuordnen, an welchen Punkten wir sind. Wir haben irgendwie davon gesprochen, dass Marx etwas erkennt. Das heißt, es gibt irgendwie eine Art vorindustrielle Art von Kolonisierung. Das wird auch Imperialismus genannt, scheint aber was anderes zu sein, was sich ja dann in der irischen Frage anscheinend zeigt. Dann haben wir die Phase dessen, was wir als High Imperialism bezeichnen, die Ausbeutung und vor allem eine ganz andere Form von Kolonisierung, extrem brutale Ausbeutung des afrikanischen Kontinents, die sozusagen unter industriellen Bedingungen stattfindet, wie zum Beispiel die Kolonisierung von Nordamerika nicht stattgefunden hat am Anfang. Das sind ja unterschiedliche historische Momente, unterschiedliche Art, wie sich das vollzieht. Gleichzeitig ist der Imperialismus seltsamerweise, obwohl sozusagen es diese Theorien gibt, dass die Arbeiterklasse ausgekauft wird durch Überprofite aus den Kolonien, bla bla bla, komischerweise die absolute High-Point sozialistische Organisation. Das ist dieselbe Zeit. In der Zeit des Imperialismus wachsen die sozialistischen Parteien ohne Ende. Jetzt wäre so ein bisschen die Frage, was bedeutet das für den Begriff des Imperialismus oder vielleicht auch für das ganze Ding des Imperialismus, wenn diese Arbeiterbewegung tot ist? Das können wir sozusagen in zwei Teile auch nochmal gerne unterscheiden, sozusagen stalinisierte Capture der Arbeiterklasse und dann sozusagen aber spätestens ab 1989, sogar, wo die Sowjetunion gar nicht mehr existiert, wo man sagen kann, keine Ahnung, gibt es überhaupt noch Imperialismus? War der Imperialismus eine Reaktion auf die Arbeiterklasse? Vielleicht nicht, vielleicht doch, aber das wäre, glaube ich, um das auch in einem historischen Kontext zu halten, wäre das cool, wenn das irgendwie ein bisschen auch. Ich glaube, auch angesichts der Zeit, damit wir nicht zu lange gehen, wir können ja dann immer noch weiterreden danach, würde ich sagen, das ist ein guter Punkt, um anzuknüpfen, um eigentlich einen Hauptabschnitt, den ich noch gar nicht gebracht habe, zu was ist Imperialismus, zu bringen. Vielleicht ganz kurz vorweg würde ich nur mal vielleicht in den Raum werfen, dass ich glaube, dass dieser Gedanke, den du ja schon jetzt einfach ganz explizit gemacht hast, so nach dem Motto, in gewisser Hinsicht so, wenn es keine Arbeiterbewegung ist, können wir nicht von Imperialismus reden. Vielleicht. Vielleicht. Ja, nee, ist fair. Ich will dich auch nicht darauf festnageln. Aber so, ne, nehmen wir mal diesen Gedanken so, denken mal drüber nach sozusagen. Wenn es keine Arbeiter bewegt, können wir nicht von Imperialismus reden. Das scheint mir wirklich die Dinge auf den Kopf zu stellen. Weil schon in diesen Andeutungen von diesen ersten Anzeichen von Marx und Engels über England, die Lenin aufgreift und sozusagen aufgrund ja auch der objektiven Veränderung seiner Zeit viel mehr verallgemeinert. Imperialismus ist ein Grund für das Fehlen von Arbeiterbewegung. So. Und erklärt das in Teilen. Nicht, diese ökonomischen Grundlagen, die objektiven Grundlagen, eliminieren natürlich nicht den politischen Kampf vollkommen. Das ist auch keine unmittelbare. Aber ich glaube, die Stellen, die ich vorgelesen hatte von Marx Engels zu dieser ja frühen Form von Imperialismus, sind da, glaube ich, schon sehr eindeutig. Bezüglich dem korrumpierenden Effekt. Aber sie werden auch hervorgerufen, aufgrund der Arbeiterbewegung, also aufgrund der Bedrohung der Arbeiterbewegung für die teils, teils. Wird diese politische Reaktion hervorgerufen. Teils, teils. Also es gibt Dynamiken, dass Arbeiterkampf und die Kürzung des Arbeitstags, die Steigerung des Lohns dazu führt, dass die Kapitalisten Anreiz haben, quasi woanders jetzt irgendwie nach billigen Arbeitskräften zu gucken. Das gibt es, aber das wird meiner Meinung nach im Platypus-Kontext ein bisschen überbewertet. Lenin geht schon davon aus, dass die freie Konkurrenz, die Dynamik der freien Konkurrenz und der Zwang zu Kapitalakkumulation, der dadurch entsteht, notwendigerweise unter Bedingungen von freien Konkurrenz, unter den Kapitalisten selber zu einer bestimmten Dynamik führt, die zum Beispiel dann zur Monopolisierung führt und die auch zu Tendenzen des Imperialismus, sei es quasi koloniale oder halbkoloniale Unterdrückung oder auch interimperialistische Kriege führt. Das ist schon eine Dynamik, wenn man so will, der Bourgeoisie als Akteur. Bourgeoisie nicht auf den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit und auf die Arbeiterbewegung? Ja, einerseits zum Beispiel ja gerade in dem Sinne, dass sie dann mit Extraprofiten diese Identität, also diesen Widerspruch zu einer Identität führen kann. Und wie gesagt, also ne, also Engels ist schon explizit und Lenin auch, dass er sagt, ne, so, das kann schon auch Phasen geben, wo wirklich die gesamte Arbeiterklasse davon profitiert und dadurch auch in ihrem revolutionären Geist geschwächt wird. Tendenziell wäre Lenin in seiner Zeit davon ausgegangen, dass die realen Privilegien eigentlich nur eine dünne Oberschicht der Arbeiteraristokratie und der Bürokratie betrifft und diese nur indirekten korrumpierenden Effekt hat, weil sie die Führung über die Arbeiterbewegung haben. Und deshalb ist es auch kein Widerspruch, dass es dann zu der Zeit eine riesige Arbeiterbewegung trotzdem gibt, kommunistische Bewegung gibt, solange es eine politische Alternative gibt. Und die gab es ja zu der Zeit. Einerseits, weil die russische Revolution international Enthusiasmus hervorgerufen hat, revolutionären Geist, und weil es dann auch konkrete Parteien gab. Genau, dann gibt es Probleme mit Stalinismus, Volksfront, dies, das, Sozialfaschismus, ist eine andere Sache. Aber das erklärt, warum es das beides geben kann. Aber ja, Imperialismus ist auch eine Erklärung für vielen von Arbeiterbewegungen. Und also das wird auch zum Beispiel, also ich meine, noch ganz kurz zu der Frage von Arbeiteraristokratie. Ich meine, Marcuse zum Beispiel ist tatsächlich davon ausgegangen, dass die Theorie der Arbeiteraristokratie zu seiner Zeit überwunden, also obsolet ist. Aber gerade weil er denkt, dass nicht nur die dünne Oberschicht profitiert, sondern einfach, also Marcuse geht wirklich schon sehr krass davon aus, dass einfach wirklich die gesamte Arbeiterklasse auch durch viele indirekte Maßnahmen einfach zu komfortabel eingebunden ist. Und Adorno eigentlich auch. Deswegen sagt, das ist auch der Hintergrund, wenn Adorno sagt, ne, die Arbeiter fürchten die Intellektuellen nicht mehr, weil sie die Revolution verraten könnten, sondern weil sie sie wollen könnten. Der Grund dafür ist Imperialismus. Und deshalb, letzter Satz. Das ist ja nicht nur, weil die dann so. Also es ist ein wesentlicher Aspekt. Und deshalb, also das nur um zu erklären, warum ich das auf den Kopf gestellt finde, quasi die Frage des Imperialismus beiseite zu schieben, wenn es keine Arbeiterbewegung ist, weil die Sache des Imperialismus eine wesentliche Erklärung und wesentlicher Bestandteil dieses Fehlens der Arbeiterbewegung ist. Ne, so Adorno-Reflexion zur Klassentheorie. Im monopolistischen Stadium werden die feindlichen Klassen unsichtbar. So. Aber nur ganz kurz, ich finde, allein schon die Formulierung, etwas auf den Kopf zu stellen, würde implizieren, dass wir irgendwie in der Lage sind, eine Erfahrung oder eine Aussage über die Welt treffen zu können. Und dazu würden wir zumindest normalerweise im Kategorie sagen, dazu ist es so, dass die Partei fehlt dazu, wir können eigentlich gar nicht wirklich was sagen, ohne eine Arbeiterbewegung, die man kritisieren kann, die quasi durch die Kritik den Gegenstand erst formt, den wir erkennen können, und dadurch können wir den erst erkennen, den Gegenstand, können wir das nicht sagen. Und die Frage ist ja nicht, ob sozusagen das so oder so ist, sondern diese Ambivalenz zu haben, zu sagen, also zumindest wäre das so ein Punkt, den ich in den Raum werfen würde, zu sagen, aber vielleicht ist Imperialismus stärker mit dem Bestehen einer Arbeiterklasse verbunden, als du das gerade sagen willst. Ich glaube, oder ich tue dir kein Unrecht an, wenn du sagst, eigentlich besteht Imperialismus objektiv, ob die Arbeiterklasse existiert oder nicht. Würdest du wahrscheinlich sagen, oder? Ich meine, das wäre jetzt, das ist ein Teil, den ich im Abschluss weiter darauf eingehen wollte, zu der Frage von Imperialismus heute. Ich würde es ein bisschen aufschieben. Ich komme noch dazu, außer dass ich sagen würde, dass du noch mal lang ausgeführt hast, was du davor kurz gesagt hattest. Und meine vorige Antwort auch darauf zutrifft, dass ich das wirklich in den Vordergrund stellen würde, dass Imperialismus auch eine Erklärung ist für Fehlen von Arbeiterbewegung und Fehlen von Sozialismus. Aber nicht vielleicht, also auf jeden Fall nicht, dass alles, was Lenin, also ausreicht, das geht's nicht. Aber ich wollte schon diesen Vortrag auch machen. Da werde ich jetzt am Schluss dazu kommen, aber ich sage es vielleicht jetzt, weil es gerade passt. Weil mir das manchmal eben diese falsche Schlussfolgerung daraus zu entstehen scheint, dass wenn man von Imperialismus redet oder sagt, wir befinden uns immer noch in der Epoche des Imperialismus, dass man dann irgendwie damit sagt, der Weltkrieg steht um die Ecke oder die Revolution steht um die Ecke oder also ein Haufen Dinge, die damit nicht impliziert sind. Und das weiter auch oft die Annahme, glaube ich, ist, im Platypus-Kontext, wenn wir schon darüber auch reden, dass wenn man davon redet, man quasi Regression nicht genug einbezieht. Und ich würde sagen, das kam teilweise oder mehreren Stellen auch jetzt in der Debatte ein. Und ich denke schon, dass Imperialismus, wie Lenin es verstanden hat, ein angemessener und sogar notwendiger Rahmen ist, um über Regression seit Anfang des 20. Jahrhunderts nachzudenken. Also zivilisierte Barbarei, so Stichwort auch bei Lenin. Imperialismus ist der verfaulende Kapitalismus, die Verfaulung. Aber darauf gehe ich nachher noch mehr ein und jetzt nehme ich noch kurz ein paar und dann muss ich wirklich über Imperialismus reden. Eine kurze Frage, weil ich das die ganze Zeit stelle. Würdest du sagen, die nationale Frage und Imperialismus sind synonym? So ist das. Nein. So, weil so das ist so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so darum kreist so diese gesamte Diskussion, dass wir uns irgendwie so drum drehen, so ist, so ne, also wenn ich die verstehe, so, dass die Frage so darum zu kreist, so ist die, so ne, weil wir noch im Imperialismus leben, ist die nationale Frage auch weiterhin irgendwie so ne, der Punkt, wo sich, der einzige Punkt vielleicht, wenn ich richtig verstehe, weil es laut dir der einzige Punkt ist, wo sich was entzündet hat im 20. Jahrhundert, so an dem sich noch sozialistisches Bewusstsein entwickeln kann. Weil ich glaube nicht, dass es für Lenin in der Form synonym ist. Ich glaube, für Lenin ist das ist auch nicht synonym. Eine nationale Frage, eine Folgefrage im Imperialismus. So eine, die sich ergibt aus der Art und Weise, wie sich Politik in dieser Phase konstituiert. Und deswegen, nur vielleicht im Anschluss an diese ganzen Fragen, weil ich in vielerlei Hinsicht, glaube ich, stehe ich da im Argument bloßer Sympathie gegenüber. Wirklich. Aber ich frage mich, warum, vielleicht auch, ist das auch eher so als eine symptomatische Frage, warum, wenn wir über Imperialismus reden, dreht sich das alles um Nationen? So. Also, und warum nicht um die anderen Sachen, die damit auch noch einhergehen würden? Ne? Monopole, weiß ich nicht. Hier, so, ne? Warum, wo kommt das her, dass so von dieser Frage von Imperialismus, die irgendwie diese weltumspannende Frage, die schon irgendwie im Kontext so der sozialen Revolution wichtig war, dass das so ist, was, ja, was uns irgendwie beschäftigt? Ich denke, also erstmal würde ich dir zustimmen, Imperialismus und Nationalfrage ist nicht identisch, aber die Nationalfrage ist ein sehr wesentlicher Bestandteil des Imperialismus oder der Imperialismustheorie von Lenin, wie er darüber nachdenkt. Also, wie gesagt, Lenin hat infolgedessen die Losung geprägt, Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Und dass sich dann aufgrund der Dekolonisierung des 20. Jahrhunderts bestimmte Fragen stellen, auf die ich gleich noch eingehen werde, ist auch dann dementsprechend klar. Warum sich das dann, also das Lustige ist ja, ne, eigentlich dieser Teil, den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, zur nationalen Frage, war ja eigentlich nur so ein Exkurs, den ich quasi unter Reizpunkte gefasst habe. Und noch eine Sache kurz dran zu hängen, sorry. Also, weil so, und dann nur, so, wenn doch das vielleicht mal als letzter Punkt, was Lenin ja als nationale Selbstbestimmung definiert, was du auch gesagt hast, ne, das Recht auf Abspaltung eigentlich vollkommen umgesetzt ist im globalen Maßstab. So viel weiter wahrscheinlich, als sich Lenin das irgendwie so vorgestellt hat, so, ne, wie so die Welt in Nationalstaaten zergliedert ist. Ich muss euch langsam wirklich unterbrechen, weil ich komme da noch dazu. Ich würde nur kurz, also ganz kurz dazu sagen, dass das ein Grund ist, auch warum ich diese Formulierung des Rechts auf Abspaltung eigentlich ein bisschen schlecht finde, weil, also ich denke eigentlich, also Lenin will halt sehr, sehr präzise sein, weil er befindet sich so in einer Debatte, wo alle möglichen Leute alles Mögliche sagen und das dann so umher definieren, er will das so ganz präzise fassen. Ich denke aber, dass aus dem, was ich vorgetragen habe und aus all diesen Texten halt recht klar ist, dass es ihm eigentlich um diese demokratische Bürger, also demokratische Forderung geht. Und die, also es geht schon um die demokratische Selbstbestimmung. Also dass man nicht willkürlich herumkommandiert wird, dieser Aspekt davon. Und wie das durch die Nation beeinflusst ist. Also, dass man nicht willkürlich unterjocht wird, dass man nicht diskriminiert wird, dass man nicht zu geringeren Löhnen etc. Also das wird schon, das kanalisiert sich schon alles in diesen demokratischen Fragen von Selbstbestimmung. Also ich denke gerade Lenin, wie gesagt, er definiert das irgendwie so, um klar zu sein, aber Lenin geht es wirklich um diesen demokratischen Charakter der nationalen Frage. Das ist, glaube ich, an bestimmten Stellen, die ich vorgetragen habe, auch ziemlich klar geworden. Also das ist um den demokratischen Aspekt, also die Formulierung, glaube ich, war hier Zitat, jeder nationale Befreiungskampf hat einen allgemein demokratischen Inhalt. Und darum geht's. Genau, zu der Frage Dekolonisierung heute will ich am Ende kurz drauf eingehen. Ich nehme noch kurz Lukas und dann müssen wir weitermachen. Bist du auch direkt zu dem Übergang zu deinem zweiten Teil, den du jetzt, glaube ich, machen willst, right? Ja. Und zwar eigentlich nochmal hauptsächlich meine Frage von vorhin, weil ich glaube, du hast gar nicht drauf geantwortet, stellen. Und zwar, was mit der Phase zwischen dem Revisionismusstreit und den 70ern? Also diese Frage von, du hast die Erste Internationale scheitert, die Arbeiterbewegung wird zerschlagen, du hast Zeiten der Reaktion, du hast nicht mal, wenn man so will, sozialchauvinistische Arbeiterbewegungen, die irgendwie relevant an Macht sind, sondern die Arbeiterklasse wird erstmal zerschlagen. Und dann, ne, das ist die berühmte Revision der ursprünglichen These, die Luxemburg anspricht, die SPD populär ist, die Korsch bei uns in der Lesekreis anspricht in Luxemburg, diese Revision von wegen, jetzt geht es erstmal mit Aufbau der Arbeiterbewegung international, oder diese ganze Idee von vielen legalen Rahmen etc. Mir scheint irgendwie so intuitiv von dem, was du gesagt hast, sehr nachvollziehbar, diese Parallele zu ziehen, Revisionismus, Streitposition Lenin und vielleicht auch Luxemburg in bestimmten Fällen zu Marx. Sehr nachvollziehbar, weil es um die Frage geht von, du hast eine massive Arbeiterbewegung und die größte Gefahr ist der Opportunismus der Arbeiterbewegung an der Macht. Und dann diese Zwischenphase, wo aber die Frage ist, welche Arbeiterbewegung? Ne? Deswegen meine Frage ist ein bisschen, Engels selber hat ja hinsichtlich der Frage von der Aktualität der Revolution, der Frage von, was ist jetzt gerade die wichtige Frage von Organisation, sehr explizit eine Revision vorgenommen, die nicht eine grundlegende Intervention im Sinne von, es geht nicht mehr um die Diktatur des Proletariats, es geht nicht mehr um unabhängige Organisationen, es geht nicht mehr um diese ganzen Fragen, aber auf der Ebene von, was heißt das jetzt? Und du sagst quasi, wo ich jetzt auch zum Beispiel sagen würde, gerade die Gewerkschaftsfrage, Bernstein sagt nicht unbedingt, man macht einfach alles mit Bürgerlichkeit, wie man will, sondern es geht darum, dass die Arbeiterbewegung stärker wird. Und es geht um die Bewegung der Arbeiterbewegung, die alles ist und das Ziel ist nichts. Und ich frage mich so ein bisschen so, irgendwie gibt es so ein Gap von den 70ern, danach Zerschlagung der Arbeiterbewegung und die Bewegung ist alles, weil es irgendwie ein Faktum ist, der quasi opportunistisch gewendet wird. Also das ist ja genau, ist eine genaue Phase dazwischen, wo ich irgendwie fragen würde, so wenn du jetzt quasi zu deinem zweiten Punkt gehst, Lenin in Luxemburg und die ganze Frage von Imperialismus in der Buchphase, kannst du irgendwie auch darauf eingehen, wie sich vor allem Engels, der ja noch gelebt hat, auf Fragen wie Irland etc. bezieht, in dieser Zwischenphase, wo die revolutionäre Situation keine Tagesfrage zu sein scheint. Weil zum Beispiel Lukas sagt über Luxemburg und Lenin in Rosa Luxemburg als Marxist und in dem kleinen Buch über Lenin, der Unterschied von Luxemburg und Lenin ist nur angesichts der Aktualität der Revolution als Tagesfrage von entscheidender Relevanz. Außerhalb dieses Kontexts macht es keinen Sinn, so richtig den einen über den anderen zu stellen. Und deswegen würde ich mich ein bisschen fragen, so, ne, irgendwie, kannst du irgendwas darüber sagen, dass halt nationale Befreiungsbewegung und Imperialismus außerhalb dieser beiden Hochphasen von den 70ern und von irgendwie Jahrhundertwechsel? Also ich meine, ein Grund, warum ich vielleicht darauf auch nicht eingegangen bin, ist, dass ich das Gefühl habe, so, also gerade in dieser Zeit eigentlich, also da stellen sich ja doch gar nicht so die Probleme, die wir jetzt mit Imperialismus heute verbinden würden. Also, oder so Fragen, also da an dieser Zeit stellen sich gar nicht so Fragen wie, ist das jetzt noch aktuell, was Lenin gesagt hat oder nicht. Sorry, wenn ich jetzt wieder nicht so direkt auf dich antworte, wie du es vielleicht dir erhofft hast, aber auch da, wie du es formuliert hast, sehe ich wieder so dieses, wenn es eine Arbeiterbewegung gibt und nicht. Es gibt eine Arbeiterklasse, so, auf jeden Fall. Die gab es, die gibt es immer noch. Inwiefern sie eine Bewegung ist oder nicht, das ist der politische Charakter. Und dieser wird eben durch den Imperialismus beeinflusst und in den imperialistischen Ländern beschädigt. Das heißt, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg kein Opportunismus liegt, liegt einfach daran, dass der Opportunismus zum Status quo geworden ist. Dass es Konformismus gibt. So. Dass der Opportunismus so sehr gesiegt hat, vermittelt durch Konterrevolution andere Dinge, dass es einfach Alltag ist. So. Und Alltag geblieben ist für das ganze restliche 20. Jahrhundert in Ländern. Also es gibt Ausnahmen, ne? So, ich meine, die nationalen Befreiungen etc. und die Bewegungen in Vietnam, China, Kuba haben ja auch Sachen angeregt tatsächlich. Also das ist, würde ich sagen, durchaus ein Fall, wo man diese Dynamik einfach real in der Geschichte sieht, dass es was entfachen kann. Was es entfachen kann und wie das zu bewerten, ist eine andere Frage. Aber ich meine, abgesehen davon, ja, Opportunismus ist einfach der Normalzustand. Das hat was damit zu tun, welche Rolle die SPD dann unter anderem auch spielt. Und die Basis gleich, oder? Also es ist eine sozialistische Massenbewegung, das ist die, wo Bernstein die Bewegung ist, alles ist, das ist eine sozialistische Arbeit. Arbeitermassenpartei, international. Und die Frage, ob die Führung opportunistisch ist, da würde ich dir zustimmen, ist eine relevante Frage angesichts dieser Frage von Sozialchauvinismus. Aber es gibt auch einen Unterschied hinsichtlich dessen, was geführt wird in der Zweiten Internationalen und der Krise dessen und auch in der Dritten Internationalen zu dem, dass man jetzt zum Beispiel, also keine Ahnung, ob es jetzt eine sozialistische Führung der Democrats oder sowas gibt. Also wo sind heute die, wo ist heute die organisierte Arbeiterklasse? Und als solche würde ich sie erst als Klasse in einem gewissen Sinne verstehen, wo man sagen kann, die hat nur das Problem. Also ich will aber gar nicht so über jetzt das Transfer reden, sondern ich will eigentlich passieren, weil es ja quasi diese Übergangsform ist, von dem wo du jetzt hin willst, zu Luxemburg und Lenin. Wie war es denn in der Zwischenphase, weil offensichtlich Marx und Engels selber über diese Zwischenphase anders nachgedacht haben. Also gerade Engels, ich meine, warum, darauf kann sich ja die Zweite Internationale beziehen, dass sie quasi ein bisschen selbst Bernstein sagt, ich arbeite treu quasi nach den Ideen von Marx und Engels, und weil der Bruch ist einer der Veränderung der Situation, und Engels selber spricht ja durchaus von einer Revision der ursprünglichen revolutionären Forderung in dem Vorwort zu den Klassenkämpfen in Frankreich. Darauf bezieht sich ja also in einem gewissen Sinne die Führung der SPD. Aber was hat das jetzt mit Imperialismus oder Nationalfrage zu tun? Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, wegen der Frage von was, also meine Frage war ursprünglich, ändert es was an der Frage von wie Imperialismus und nationale Befreiung verhandelt wird, in Relation dazu, ob du die Erste Internationale hast, als in gewissem Sinne einen Punkt der Stärke, im Unterschied zu dieser ganzen Frage von Frühphase und Vorphase der Zweiten Internationalen zu dem Revisionismusstreit, den wir klassischerweise in Platypus als eine Krise des Erfolgs. Wenn Luxemburg sagt, so, du kannst keine, selbst wenn Marx und Engels alle Formen von Opportunismus im Vorhinein theoretisch verurteilt haben, sobald es um den Aufbau einer Massenbewegung geht, kommt es wieder als Problem. Du kannst den nicht im Vorhinein verhindern. Ne? Also der Erfolg der SPD ist in gewissem Sinne eine Krise, die Krise der SPD ist eine Krise des Erfolgs. Weil es im gewissen Sinne ein Aufbau einer sozialistischen Massenbewegung, weil es vorher nicht in der Form gab. Das wäre der klassische Platypus-Punkt, würde ich sagen. Und die Frage wäre quasi, ändert das was an der Frage von, wie über Imperialismus verhandelt wird, dass man, das wäre ähnlich, wenn Korsch sagt, ne, es gibt diese scheinbare Rückkehr zu 48, weil die Frage von der Revolution wieder tagesaktuell wird mit dem Revisionismusstreit. Mhm. Und die Frage wäre so ähnlich, so quasi, gerade Imperialismus, der mir so sehr konkret verwoben sei, scheint als Begriff mit dieser Frage von der Aktualität der Revolution. Offensichtlich wird über eine lange Periode dazwischen auch von Engels nicht als aktuelle Revolution, als tagesaktuelle Situation der Revolution geredet. Ändert das was an der Frage von Imperialismus und nationaler Befreiung, wie du sie verstehst oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was Engels in der Zwischenzeit über nationale Befreiung geschrieben hat. Deswegen frage ich ernsthaft, ändert das was? Wenn, jetzt zur zweiten, wenn du jetzt zum Jahrhundertwechsel übergehst, kannst du auch darüber sagen, wie in der Zwischenzeit darüber geredet wurde. Ja, also im Wesentlichen geht zum Beispiel wie Lenin davon aus, dass das halt einfach eine Periode relativen Friedens war. Und also die Terminologie ist nicht immer 100% scharf, aber ich glaube, in den meisten Stellen merkt man schon Unterschied, wenn sie von Epoche der Menschheitsgeschichte sprechen und wenn sie von Perioden oder Etappen sprechen. Ne, so irgendwie also für Lenin 1871 bis 1914 ist die Entstehung des Imperialismus als eine Epoche, aber eine Periode relativer Stabilität und des Friedens. Ich würde wirklich, man kann das nur betonen, dass man, denke ich, um Lenin wirklich ernst, also zu verstehen, was Lenin sagt und auch was Lenin spezifisch sagt und was ihn unterscheidet von seinen Zeitgenossen, einer der Aspekte, der ihn unterscheidet und der Lenin sehr wichtig ist, ist, dass Imperialismus ist eine Epoche der Menschheitsgeschichte. Das ist nicht einfach so irgendein Stadium nach dem Motto, so hier ist ein Stadium, da kommt nochmal ein neues Stadium, da kommt nochmal ein neues Stadium, sondern Imperialismus ist wirklich auf dieser Ebene von Epoche im Sinne von, es gab eine Epoche des aufsteigenden Kapitalismus, der aufsteigenden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft vom 15. Jahrhundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Es gab eine Epoche der bürgerlichen Revolution, des entwickelten Kapitalismus mit Anfang der Französischen Revolution bis zur Pariser Kommune. Und seitdem und spätestens ab 1914 ist es die Epoche des Imperialismus im Sinne des verfaulenden Kapitalismus und des Übergangs von Kapitalismus zu Sozialismus. Die Epoche der sozialistischen Revolution im Sinne einer Epoche der Menschheitsgeschichte. Nicht im Sinne, also zu seiner Zeit auch im Sinne der Periode, aber ne, also in der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus schreibt Lenin so, wenn er sagt, es ist eine Epoche der Menschheitsgeschichte und sagt dann, Zitat, 50 Jahre früher, 50 Jahre später, das ist in diesem Maßstab eine Nebenfrage. Ne? Also 50 Jahre mehr oder weniger ist egal, sagt er, auf dieser Ebene. Und das ist, glaube ich, also wie gesagt, wenn man das nicht ernst nimmt, dann denke ich, gerät man in so einen, oh, Lenin redet ja über die sozialistische Revolution, die steht an und Weltkrieg steht an und wir haben ja keinen Weltkrieg gerade und wir haben keine sozialistische Revolution, also kein Imperialismus. Ja. Ja, wie gesagt, 50 Jahre früher, 50 Jahre später. Also was würde es heute dann bedeuten? Ich meine, keine Ahnung, ob wir es überhaupt noch schaffen, dass du wirklich dann, also auch wenn ich das gerne hören würde, aber wir sind fast schon bei 3 Stunden oder 2,5. Ich würde dich tatsächlich gerne fragen, was das vielleicht, selbst wenn du jetzt sagen würdest, okay, der Imperialismus besteht irgendwie objektiv, ne, die Periode des Imperialismus läuft immer noch, Epoche. Ist immer noch da, oder hält an. Aber was bedeutet das konkret? Also was bedeutet das für uns? Bedeutet das, wir können Lenin heutzutage einfach so anwenden? Ist die Nichtanwendbarkeit von Lenin nur zum Beispiel ein Problem dessen, dass wir faktisch einfach nur keine Massen haben oder keine Massenpartei, keine Arbeiterparteien? Also was bedeutet, also was ist der Stake hinter dieser ganzen Diskussion, die wir gerade führen? Ne? Also auch so vielleicht auch mit Blick auf Nationalitätenfragen und sowas. Also was ist der Stake hinter diesem Claim? Also, zwei Antworten. Erstmal, nochmal. Also, man kann sich fragen, ob das jetzt heute seit dem Turn der Arbeiterbewegung nach rechts irgendwie, der Arbeiterklasse nach rechts irgendwie anders ist. Im größten Teil des 20. Jahrhunderts gibt es, also vor allem in einem Land wie Deutschland, gibt es Arbeiterparteien. So, die SPD ist eine Arbeiterpartei. Und die organisiert auch die Arbeiterklasse. Das Problem ist nicht, dass die Arbeiterklasse nicht organisiert ist, sondern dass sie zu krass bürgerlich organisiert ist und zu gut organisiert ist. Das ist das Problem. Und das hängt mit der Entwicklung des Imperialismus und wie sich die Kämpfe entwickelt haben, das hängt damit zusammen. What are the stakes? Ich denke, dass innerhalb von Platypus vielleicht so eine gewisse Maophobie herrscht. Also das Ende und das, ne, das findet sich in anderen Strömungen, mit denen es gewisse Überlappungen gibt, aber natürlich nicht identisch sind, wie irgendwie Antideutsche, auch wieder, dass irgendwie so infolge dieser ganzen Fokus, die die nationale Frage hatte, 60er, 70er, 80er, ja, ist dann halt wieder so, gegenüber dem Zick halt einen Zack gibt. Also, dass man dann eben sozusagen die ganze Zeit sagt, ja, aber es muss ja in den Zentren, es muss in den USA, es muss in den USA, etc. Und daraus so eine Tendenz sich entwickelt, dass man quasi in gewisser Hinsicht annimmt, implizit oder explizit, was außerhalb von USA und Europa passiert, ist so ein bisschen egal, ist so ein bisschen außerhalb der Geschichte. Irgendwie, ja, da irgendwie im Nahen Osten passiert irgendwas, Islamofaschismus, keine Ahnung, nicht so wichtig. Dann China, keine Ahnung, roter Faschismus, alles nicht so wichtig, müssen wir irgendwie nicht verstehen. Russland, Krieg, mehr vom Gleichen, keine Ahnung, so not relevant so. Und das scheint mir einfach verfehlt. Also nur weil das Volk einfach nicht, nur weil die Revolution in dem imperialistischen Zentrum der USA stattfinden muss, heißt das nicht, dass man die Totalität aus dem Blick verlieren könnte. Und das, oder dass man irgendwie, dass es überhaupt zum Beispiel eine sozialistische, ernsthafte Arbeiterbewegung in den USA geben könnte, die nicht sich interessiert für was in der Welt passiert und die sich nicht damit identifiziert, die nicht in gewisser Hinsicht die sozialistische Revolution in den USA auch für die Unterdrückten weltweit macht. So geht kein Klassenbewusstsein. So kannst du nicht Klassenbewusstsein herstellen. So kannst du überhaupt gar nicht über die Sachen nachdenken. Und das scheint mir at stake zu sein. Ich würde sagen, weil jetzt ja auch schon Aufgaben, wir müssen, so lange haltet ihr nicht mehr aus. Ich habe eigentlich mega Spaß. Ich könnte noch weitergehen. Aber ich würde sagen, lasst mich dann noch diesen Abschnitt machen. Und ich versuche so alles, was ich noch so ein bisschen hatte, so kurz wie es geht, ein bisschen da einzufehlen und dann abzuschließen mit inwiefern heute... Nein, kannst du nicht. Sorry, nee, wir müssen weitergehen und dann, ich versuche das jetzt Also ich versuche das jetzt durchzuziehen und dann machen wir noch eine Runde Fragen und dann, ja, und dann gehen wir. Wir haben noch eine knappe Stunde. Bis 10, ne? Genau. Ja, ich. Das, ja. Das Limit auf jeden Fall. Okay, das heißt, ich mache jetzt noch einen Abschnitt zu, wie gesagt, Imperialismus nach Lenin und der Frage Imperialismus heute und Imperialismus und Regression. Genau, weil wir jetzt so viel gesprungen sind, sind vielleicht ein paar Teile schon vorgekommen, aber ich muss das hier so ein bisschen mich an dem orientieren, was ich geschrieben habe. Also, in der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus bezieht sich Lenin auf die Schriften von Marx und Engels zu England, welche er als Angelpunkt jener Taktik der Arbeiterbewegung, die von den objektiven Verhältnissen der imperialistischen Epoche diktiert wird. Und die auch, die einerseits zu der Pflicht führen, die Massen die Unvermeidlichkeit und Notwendigkeit des Bruchs mit dem Opportunismus klarzumachen und die andererseits auch den Sozialisten die Pflicht gibt, also darauf hinzuweisen, dass, Zitat, das grundlegende, wesentliche und unvermeidliche beim Imperialismus die Einteilung der Nationen in Unterdrückte und Unterdrückende ist. Lenin bezieht sich in seiner Schrift, in seinen Schriften zum Imperialismus nicht nur auf Marx und Engels zu England, sondern auch auf Zeitgenossen wie den liberalen John Hobson und den Sozialdemokraten Rudolf Hilferding. Hilferding liefert eine Analyse des Kapitalismus, welche später als Staatsmonopolkapitalismus-Theorien bezeichnet wurden, ja, und die sehr ökonomisch sind, sich sehr viel mit Monopolen, Finanzkapital etc. beschäftigen, welche ich deshalb auch aus dem Lesekreis rausgelassen habe, auch wenn sie interessant sind. Hobson liefert wiederum eine sehr umfassende Perspektive auf die Krise der bürgerlichen Gesellschaft und Politik im Kontext des aufsteigenden Imperialismus und in diesem Fall dann auch ganz konkret der Militarisierung und des anbrechenden Weltkriegs. Aber auch Hobson versteht unter Imperialismus schon umfassender eigentlich eine Art Verfaulung der bürgerlich-humanistischen Zivilisation. Wie wir sehen werden, ist ein Unterschied darin, wie er das versteht zu Lenin. Aber der Punkt ist so, Hobson fasst wirklich sehr viel darunter. Ne? Also das heißt, er fasst irgendwie Kriege darunter, er fasst ökonomischen Parasitismus darunter, Unterjochung von Völkern. Aber er fasst auch Sachen wie biologistischen Rassismus darunter und sogar kulturelle Phänomene wie Massenspektakel, welche er als so eine Form von, ne, so da sind nicht aktive, mündige Bürger, sondern da sind passive Massen eigentlich. Also es ist sehr, da sind wirklich viele Momente, die sehr prophetisch sind und auch sehr schon nahe dran, auch an Überlegungen von Adorno, würde ich sagen. Also musste ich viel dran denken bei einigen Stellen. Und ja, gerade so, wenn er jetzt zum Beispiel so Stadien schreibt, ne, dass das auch, dass da diese Assoziation auch da ist zu so alten Imperialismus im Sinne von der Kolosseen, ne, wo die Massen so begeistert werden irgendwie und dass das jetzt so in einer modernen Form irgendwie aufkommt, weswegen ich auch den Begriff des Imperialismus einfach so auch so gut finde, weil er zwar modern, also es bezeichnet eine sehr spezifische moderne Situation, aber da sind sehr viele ja, Sachen, die das, glaube ich, gut fasst. Genau, und Lenin hat also eigentlich sehr viele Vorgänge, auf die er sich beziehen kann, von denen er erzählen kann, auch Bukharins Imperialismus und Weltwirtschaft, und versucht jetzt eben zu klären, was das für proletarische Politik bedeutet. Insofern könnte man, analog zu einem berühmten Brief von Marx an Weidemeyer, sich einen fiktiven Brief Lenins an Bukharin vorstellen, in dem es sinngemäß heißt, also fiktiver Brief, es ist nicht mein Verdienst, die Existenz des Imperialismus oder den Kampf zwischen der Nation entdeckt zu haben. Bürgerliche Denker hatten bereits dessen historische Entwicklung und ökonomische Anatomie beschrieben. Alles, was Lenin neu getan hat, war erstens aufzuzeigen, wie der Imperialismus als welthistorische Epoche der Geschichte der Klassenkämpfe zu verstehen ist, der nicht nur den direkten Krieg, die direkte Diktatur, den direkten Kolonialismus, sondern auch den Frieden, die Demokratie und die Gleichheit der Völker beinhaltet. Zweitens, wie der Imperialismus mit dem Opportunismus in der sozialistischen Bewegung verbunden ist. Und drittens, dass diese Epoche bereits den Beginn des ökonomischen Übergangs zum Sozialismus darstellt, dessen Widersprüche in letzter Instanz politisch nur die Diktatur des Proletariats international überwinden kann. Und angesichts dieser Verhältnisse sieht eben Lenin, dass es so eine Dialektik zwischen pro-imperialistischen und anti-imperialistischen Tendenzen in der Linken gibt. Also abgesehen jetzt von expliziten irgendwie Imperialismus jetzt irgendwie von den bürgerlichen oder dann protofaschistischen Kräften. Und zwar steht für ihn eben quasi, also Hobson steht für so einen liberalen Anti-Imperialismus, also der aus ihrem Liberalismus auch in so eine Progressive Social Democrat Richtung geht, aber nicht wirklich sozialistisch oder kommunistisch ist, nicht revolutionär, aber eigentlich versucht quasi die bürgerliche Nation vor dem imperialistischen Gräuel zu bewahren, also dagegen Widerstand zu leisten, gegen die Monopole oder gegen den Weltkrieg für die bürgerlichen Verhältnisse, für das Völkerrecht, würde man jetzt heute sagen, so ein bisschen. Und Hilferding steht tendenziell, obwohl er in seiner Schrift zum Finanzkapital noch gar nicht so extrem ist, aber er steht tendenziell für etwas, was dann halt virulent wird in der Sozialdemokratie und was dann Leni vor allem an Kautsky eigentlich kritisiert, für so einen Sozialchauvinismus. Also eben dieser Pro-Imperialismus in der Sozialdemokratie, der nicht unbedingt, also das gibt es auch, so ganz aggressiven Sozialimperialismus, das gibt es dann auch teilweise bei manchen Leuten, so Eduard David, aber eigentlich beschäftigt sich Leni fast mehr mit diesem Zentrismus, also mit diesem Opportunismus im Zentrismus, der das halt beschönigt. Also diese sozialistische Beschönigung des Imperialismus. Das sind die zwei Tendenzen, diese Spannung, die Leni sieht und die er versucht gewissermaßen zu navigieren, ne? Weil er quasi den rationalen Kern in beiden dieser sieht. Also einerseits quasi, ja, wir wollen auf ökonomischer Ebene halt die Vernetzung der Welt. Wir wollen die Nationalstaaten in gewisser Hinsicht überwinden in diesem Sinne. Aber wir müssen gegen den Imperialismus politisch kämpfen. Also das ist wie in der Revisionismusdebatte. Ne? Ökonomisch, also Marxismus für Lenin bedeutet hier, also Kampf gegen den politischen Imperialismus auf der ökonomischen Grundlage des Imperialismus. Und das drückt sich eigentlich auch in diesem schönen Zitat, was, glaube ich, einige auch hier kennen, aus, wenn er sagt, es ist die Sache der Bourgeoisie, die Trust zu fördern, Kinder und Frauen in die Fabriken zu jagen, sie dort zu martern, zu korrumpieren, unsäglichen Leid preiszugeben. Wir unterstützen diese Entwicklung nicht. Wir fordern sowas nicht. Wir kämpfen dagegen. Aber wie kämpfen wir? Wir erklären, die Trust und die Fabrikarbeit der Frauen sind progressiv. Wir wollen nicht zurück zum Handwerk und zum vormonopolistischen Kapitalismus, zur Hausarbeit der Frauen. Vorwärts über die Trust und hinaus bis zum Sozialismus. Das ist quasi so die politische Schlussfolgerung, die er da zieht. Ich habe jetzt noch nicht so viel gesagt zu quasi so bestimmten quasi ökonomischen objektiven Bedingungen, die jetzt Lenin zum Beispiel in der Hauptschrift zum Imperialismus halt sehr viel ausführt, weil ja, ich glaube, so die spannenderen Fragen sind die politischen, die politischen Schlussfolgerungen halt daraus, ne? Aber, und das kann man ja auch alles da dann nachlesen, aber genau. Also es geht einfach darum, dass Imperialismus der Umschlag der bürgerlichen Gesellschaft in ihr Gegenteil ist. Und ich würde auch wirklich sagen, in gewisser Hinsicht, viele der Dinge, die Marx eben über Bonapartismus schreibt, 1848, waren eigentlich so frühe Zeichen von Dingen, die sich dann erst später verallgemeinert haben. Also viele Sachen, die Marx dann eben da schreibt, haben sich dann, also das meint Lenin mit Imperialismus, im Sinne von, das ist, also wenn Marx irgendwie sagt, Bonapartismus irgendwie der Moment, wo die Bourgeoisie schon nicht mehr herrscht, aber das Proletariat noch nicht, das ist auch das, was Lenin über Imperialismus meint. Ne? Klar, er sagt, es ist die Epoche der sozialistischen Revolution, aber also wenn die sozialistische Revolution international abgeschlossen wäre, dann wäre natürlich Imperialismus überwunden. Also Imperialismus ist schon die Zeit, wo auf globaler Ebene die Bourgeoisie schon nicht mehr wirklich herrscht und das Proletariat noch nicht. Also der Umschlag aller der ökonomischen und politischen Heiligtümer, wenn man so will, der bürgerlichen Epoche. Umschlag der freien Konkurrenz und Monopole, Umschlag der Dominanz des Warenexport in den parasitären Kapitalexport, Umschlag des freiheitlichen bürgerlichen Nationalismus und Patriotismus in den chauvinistischen Imperialismus. Umschlag auf aller Ebene. Und ich würde auch sagen, eigentlich ist es das, was bei Platypus manchmal als Kapitalismus, als Krise der bürgerlichen Gesellschaft gefasst wird. Das ist das, was Lenin mit Imperialismus auch meint. Im Sinne dieser Epoche der Krise der bürgerlichen, also die Epoche der Krise der bürgerlichen Epoche. So. Und vielleicht noch kurz zu diesem Umschlag, weil das teilweise auch aufgekommen ist. Ne? Was Lenin, die Perspektive, die Lenin als Marxist eben aufgibt, also diese Dialektik zwischen so liberalen Antiimperialismus und Sozialchauvinismus, die findet man dann auch in veränderten Formen wieder im Laufe des 20. Jahrhunderts, auch heute. Ich würde sagen, zum Beispiel sagen, dass so Phänomene wie Postkolonialismus oder Neokonservatismus da auch eine gewisse Verwandtschaft zu haben. Ja, jetzt auch keine Karikatur ausmachen. Maus ist wirklich nochmal, das ist, glaube ich, eine andere Frage. Will ich jetzt auch keine Karikatur draus machen, aber ja, kann man sagen. Aber ich glaube, da ist halt das Problem. Beim Maoismus in gewisser Hinsicht ist eigentlich das Problem eher das Erbe des Stalinismus als der Maoismus selber, würde ich mal so sagen. Aber das Problem zum Beispiel, wie so die Frage von Imperialismus heutzutage dann auch in allen möglichen Feuilletons oder linken Debatten eben aufkommt, ist das zum Beispiel, also die Einseitigkeiten, die dann eben entstehen, wenn dieser Umschlag nicht so verstanden wird, wie Lenin ihn verstanden hat, ist, dass es zum Beispiel dann die postkoloniale Perspektive gibt, die in gewisser Hinsicht den kapitalistischen Imperialismus zurückprojiziert in die bürgerliche Epoche und gewissermaßen eigentlich leugnet, dass zum Beispiel der Kolonialismus, der bürgerliche Kolonialismus früher auch progressive Momente hatte. Also eigentlich, ne, so, dass da kein Umschlag stattgefunden hat und eigentlich, dass die ganze Zeit dieser Imperialismus im negativen Sinne war. Und der so neokonservative oder bürgerliche Tendenzen würden halt eher dann dem entgegen eigentlich wieder die umgekehrte Seite machen. Dass sie auch wieder den Umschlag eigentlich vernachlässigen und eigentlich gewissermaßen sagen, eigentlich waren die bürgerlichen Länder immer progressiv und haben auch Fortschritt in die Welt gebracht und Kultur in die Welt gebracht und Freiheit in die Welt gebracht. Und die USA macht das heute genauso und hat das auch im 20. Jahrhundert auch so gemacht irgendwie. Gegenüber reaktionären oder barbarischen Kräften hat sie die Zivilisation aufgerechthalten. Und Lenin erkennt eben den Umschlag, dass beides relativ, also gegenüber diesen Epochen wahr war. Und man muss natürlich bei Epoche auch einbeziehen, dass es natürlich auch nicht heißt, dass keine Momente der vorigen Epochen irgendwie auftreten können. Tatsächlich ist es ja gerade das Argument von Lenin, dass die Epoche der bürgerlichen Revolution dann gewissermaßen sich in den unterdrückten Ländern dann abspielt. Also irgendwie während in den Zentren diese ganze Verfaulung dominiert, hast du in der antikolonialen quasi Bewegung, die entsteht, hast du dieses Moment der bürgerlichen Revolution. Aber natürlich schon unter einer veränderten Totalität, die das auch beeinflusst. Aber diese Momente von vorigen Epochen können natürlich auch wieder aufkommen. Aber genau. Wen hast du vor Augen, wenn du Postkolonialismus meinst? Spivak zum Beispiel. Okay. Ich dachte nur wegen Lesekreis, weil das ja Foucault, Chariati sind ja so als so 70er bei dir, aber einfach nur das. Ja, ja, die Sitzung ist noch ein bisschen, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht noch ändere, je nachdem, aber. Also vielleicht ist es noch besser als, also das ist jetzt nicht streng, glaube ich, Postkolonialismus, ich würde sagen, das drückt dieselbe Attitüde aus, ist dieses Zitat von Susan Sontag, irgendwie die weiße Rasse ist der Krebs der Menschheit, so diese Attitüde mäßig. Also eher die Postmoderne als Ganzes. Bis zum gewissen Grad, ne, aber ja. Also ist ja Postkolonialismus ist ja einfach nur Postmodernismus angewandt auf. Wer sind die Neokons? Also, ja, ich meine, gut, in den USA gab es dieses Phänomen dieser Atheisten, die so populär intellektuell mäßig unterwegs waren. Aber ich würde sagen, hier in Deutschland ist eigentlich Antideutsche, ist ein gutes Beispiel dafür. Da gibt es natürlich auch Abstufungen, aber ich würde sagen, Jesus Wertmüller ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür eigentlich. Chris Felgens oder sowas, was ja, müsste ich mir nochmal angucken. Ich glaube, Christopher Hitchens war vielleicht ein bisschen klüger als das, aber ja, müsste man gucken. Aber ich glaube, man versteht, was darunter gemeint ist. So. Also du meinst den Geist von sowas wie der Irak-Invasion mit Neokonservatismus. Spreading Civilization. Genau, das wäre so ein Ausdruck von wir bringen Demokratie in die Welt oder mäßig. Das ist ein Ausdruck oder vor allem natürlich, wie das dann historisch gerechtfertigt wird. Mhm. Das wäre ein Ausdruck von dieser Einsichtigkeit. Genau. Dann würde ich jetzt abschließend etwas zu Marxismus und Imperialismus heute und Regression sagen. Ich meine, ich habe schon etwas dazu gesagt und ich denke, also es war jetzt auch nicht mal meine Absicht, hier was zu verheimlichen. Ich glaube, eine gewisse Tendenz ist durchaus klar geworden, aber es war jetzt auch nicht mein Punkt, abschließend Dinge zu sagen, weil es ja auch um den Lesekreis geht und wir da weiterreden können. Ich wollte aber doch so ein paar vielleicht einfache Missverständnisse ausräumen, damit man sich gewissermaßen bei dieser Frage, inwiefern gilt das heute noch oder nicht, ist es vielleicht nicht zu einfach macht, sage ich mal. Den einen Punkt hatte ich schon genannt. Ne? Also ich glaube, es ist ein bisschen verfehlt, irgendwie so impressionistisch, oberflächlich zu sehen, oh, Imperialismus, die Epoche der Revolution, Revolution steht nicht auf der Tagesordnung, deshalb gilt das alles nicht mehr. Weil die Epoche, die Mensch, also dass die sozialistische Revolution menschheitsgeschichtlich ansteht, genau, ist was anderes zu sagen, als dass wir in der Periode der Revolution leben, dass wir in einer akuten revolutionären Krise leben oder so. Das hatte ich schon genannt, weil das wäre so ein erster Beispiel, warum man das vielleicht beiseite legen will. Ein anderer akuter Fall ist die Dekolonisierung im 20. Jahrhundert, die stattgefunden haben. Ich glaube, das ist schon vielleicht ein ernsthafteres Problem. Oder was heißt Problem? Es stellt schon mehr Fragen. Ich glaube, man kann ganz grob sagen, dass in gewisser Hinsicht die nationalen Befreiungsbewegungen Mitte des 20. Jahrhunderts quasi integriert wurden auf eine Art und Weise, wie die Arbeiterbewegung integriert wurde. In einer ähnlichen Art und Weise. Also die Arbeiterbewegung wird integriert in eine Sozialpartnerschaft. Und die nationale Befreiung wird integriert in eine internationale Partnerschaft. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber ist das nicht, zeigt das nicht, dass halt nationale Befreiung letztlich bürgerlich ist? Kann ja auch gar nicht zu einem anderen führen. Da wäre ich ein bisschen, das glaube ich nicht. Also einerseits, weil, also Lenin sagt das schon auch ganz klar in der Imperialismus-Schrift, dass nationale Unterdrückung mit formaler Gleichberechtigung vereinbar ist. Also er macht schon klar, dass es keine direkte formelle Kolonie sein muss, um dieses Verhältnis, weil letztlich Imperialismus schon eine ökonomische Ausbeutung des nationalen Kapitals eines Landes, also der Ökonomie eines anderen Landes ist, und diese ökonomische Ausbeutung wird politisch durch Zwang durchgesetzt oder zumindest durch Zwang gesichert. Aber es geht ja schon um eine ökonomische Asymmetrie, die auch dann da stattfindet und die man also, dass die in irgendeiner Form heutzutage auch immer noch existiert, wäre schon schwer zu leugnen, dass es Standortvorteile gibt etc. und Unterschiede in Löhnen, die zu Migrationsströmen führen. Das ist auch was Lenin auch schon in seiner Schrift erwähnt, also wirklich mit Entstehung des Imperialismus auch in Verbindung bringt, dass es Migrationsströme gibt von unterdrückten Ländern in imperialistische Zentren und wie das natürlich auch ein Problem ist, weil dann quasi ja, auch wieder diese Asymmetrie eigentlich in gewisser Hinsicht ja quasi bestätigt wird, dadurch, dass es diese individuellen Ausflüchte gibt. Genau, also ich glaube, das wäre so ein bisschen, was man da grob, glaube ich, dazu sagen kann, dass es dass halt schon so die Frage ist, inwiefern das noch eine Schule der Arbeiterbewegung ist. Also nationale Selbstbestimmung ist so wie Antifaschismus unter heutigen Bedingungen erst einmal eine konservative Forderung, weil es das also, ja, kann man sich drüber streiten. Aber in meisten Fällen ist es erstmal eine konservative Forderung. Ich würde jetzt aber auch persönlich nicht sagen, dass es keinerlei Anknüpfungspunkt mehr sein kann für darübergehendes Klassenbewusstsein oder für darübergehende Fragen, sagen wir erstmal so. Also, dass nationale Konflikte, wo diese spontane Forderung nach nationaler Selbstbestimmung als demokratische Forderung, ich würde jetzt nicht mich darauf festlegen wollen, dass das keine Form des Anknüpfungspunkts mehr ist, wo sich Widersprüche auftun, wo Fragen gewissermaßen gestellt werden. Aber ja, da ist schon einfach ein Unterschied da, den man, also glaube ich, auch so grob umreißen kann. Und eine andere Sache wäre halt dann die Frage so von, wie kann das irgendwie noch was mit uns heute zu tun haben, wenn der Weltkrieg nicht gerade stattfindet? Weil zu Lenins Zeiten betont er schon sehr die interimperialistische Konkurrenz und den Wettkampf und sagt schon, ne, so in letzter Instanz führt es auf Krieg hinaus. Ja, ist auch nichts, was ich lösen will, außer dass man da schon darauf hinweisen sollte, dass Lenin und auch später Trotzki schon an mehreren Stellen sehr explizit sagen, ne, es ist nicht ausgeschlossen, dass, wenn das Proletariat besiegt wird, dass es dann zum Beispiel eine Periode des Aufschwungs geben kann, dass es Periode des Fortschritts geben kann. Auch schon in der Imperialismus-Schrift sagt Lenin, es kann Perioden des wirtschaftlichen Aufschwungs geben. Das ist damit vereinbar, sozusagen. Aber ja, er würde halt sagen, in letzter Instanz ist es nicht vereinbar. Ne? Also es wird halt Perioden sein, aber es wird nicht für immer sein. Ja, erstmal das dazu, weil es dann ja auch manchmal die Leute gibt, die quasi sagen, ja, vielleicht hatte ja dann doch Kautsky recht mit seiner Theorie des Ultraimperialismus. Weil Kautskys Theorie des Ultraimperialismus bedeutet so ein bisschen nach dem Motto, dass er sagt, ja, vielleicht kann es ja statt interimperialistischen Konflikten auch einfach ein imperialistisches Bündnis geben, die dann zusammen den Rest der Welt ausbeuten. Und in gewisser Hinsicht sieht ja die Welt nach dem Fall der Sowjetunion dem tatsächlich irgendwie recht ähnlich, könnte man erstmal sagen auf den ersten Blick. Ne? Du hast irgendwie eigentlich eine krasse Einheit, ne, so zwischen Europa und USA, irgendwie den G7-Staaten oder so, die dann die den Rest der Welt gewissermaßen so asymmetrisch ausbeuten. Ja, ich glaube, so Lenins Punkt ist nicht, dass es nicht solche Perioden geben kann. Eigentlich sogar in der imperialistischen Schrift sagt er komplett explizit, ne? Es kann interimperialistische Bündnisse oder so geben. Vor allem zum Beispiel angesichts dann, was ja auch passiert ist, angesichts dann eines sozialistischen Blocks sozusagen. Ist es möglich, aber ja, er geht davon aus, dass es in gewisser Hinsicht in letzter Instanz nicht eigentlich nicht stabil ist oder nicht in Richtung Frieden, nicht in Richtung der vollen internationalen Kooperation führt. Und da muss man halt sagen, also ich finde, manchmal kann man sich die Sachen auch vielleicht relativ einfach machen im Sinne von, weiß ich nicht, solange es massenhafte Arbeitslosigkeit auf der Welt gibt, die es gibt, gibt es Kapitalismus. Und solange es keine weltweite Abrüstung gibt, solange es nationale bewaffnete Grenzen gibt, gibt es Imperialismus. Also es ist vielleicht tatsächlich on that point gar nicht so kompliziert, was nicht weitere Verständigung über die Zeit seitdem etc. und heute ausschließt natürlich. Und ich finde auch, ne, so, ich finde schon, dass man bei Lenin und bei diesen klassischen Texten auch was darüber lernen kann, über den Umgang mit dieser Geschichte. Insofern, ne, dass es immer diese zwei Tendenzen gibt, gewissermaßen, zwischen, also diese Spannung zwischen Linksradikalismus und Revisionismus. Also einerseits irgendwie so eine linksradikale Herangehensweise, dass man die Parolen von gestern gewissermaßen auf eine andere Periode, auf einen anderen Moment einfach abstrakt draufklatscht, forciert sozusagen. Wo, finde ich, Lenin in der Linksradikalismus-Schrift eigentlich auch für unsere Debatte irgendwie sehr passend, ne? So sagt irgendwie, okay, also in dem Fall sagt er, okay, die parlamentarische Demokratie ist weltgeschichtlich überholt. Das heißt aber nicht, dass es nicht immer noch Situationen gibt, wo man den bürgerlichen Parlamentarismus ausnutzen muss. So. Und ich finde es persönlich schon, also ich persönlich finde es schon plausibel, ähnlich über den Imperialismus nachzudenken und da insofern von Lenin zu lernen, dass es, dass vieles von dem, was Lenin da beschreibt, welthistorisch gesehen immer noch gilt, selbst wenn die Perioden und damit zusammenhängenden Aufgaben oder Fragen, die sich stellen, sehr radikal andere sein können sogar. Und deswegen ist sozusagen die andere Seite dann davon vom Linksradikalismus, dem Revisionismus nach dem Motto, oh, der Moment ist anders, deswegen ist alles anders, auch nicht so überzeugend finde. dazu. Ne? Ich glaube, so ein bisschen eher um eine Frage. Also, okay, du musst, sozusagen, du würdest ja jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt vorstelle, du bist in einem Gespräch mit so einem jemandem, der sagt, am palästinensischen Befreiungskampf, das ist ja irgendwie eins der Themen, oder Kurdistan lässt sich gut explizieren, was Kapitalismus ist, und deshalb kann man darüber die Massen ansprechen und irgendwie in Bewegung setzen. Dem würdest du ja, glaube ich, da wärst du ja ein bisschen skeptischer, ob das sozusagen so möglich wäre, also politisch so nutzbar wäre. Nicht unbedingt, dass es nicht Imperialismus gibt oder dass sozusagen der nationale Befreiungskampf das sein kann. Was ich mich so ein bisschen frage ist, du machst ja so ein bisschen den Punkt auf, dass, würde ich jetzt so verstehen und bitte widersprich mir, wenn das falsch ist, dass du sagen, dass man kann den Begriff des Imperialismus aktuell politisch schon irgendwie nutzen. Nicht ganz so, wie er anscheinend aktuell genutzt wird, aber man könnte ihn nutzen, oder? Genau, und das ist aber die Frage, was heißt hier nutzen? Mhm. Weil ist ja eine große Bandbreite an, was das heißen kann. Ne? Und ich würde es jetzt erstmal nicht unbedingt so verstehen wollen, dass das notwendigerweise heißt, dass man dann Proteste organisiert für dies oder das. Will ich jetzt auch gar nicht so viel für oder wider dagegen sagen. Aber was mir erstmal hier im Vordergrund steht und was ich versucht habe, auch durch diese ganzen Zitate herauszuholen, ist eher so diese Frage der Erziehung. Ne? Also was ist das für eine Erziehung zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, Israel-Palästina, egal, weil außerhalb der imperialistischen Länder zum Beispiel. Das ist natürlich ein bisschen eine Karikatur, aber ich finde, es gibt schon gewisse Tendenzen in diese Richtung. Oder ne, so die Frage ist, was ist das für eine Erziehung, die man dadurch vermittelt? Was ist das für eine Erziehung, wenn man sagt, irgendwie China, wo jeder siebte Mensch auf der Welt lebt, wo die größte Arbeiterklasse der Welt lebt, ja, Sozialismus, deformierte Arbeiterschaft, Kapitalismus, YOLO, alles egal, nicht so wichtig. Ne, was ist das für ein Umgang? Und das, die Frage ist halt, also mir scheint es halt so, dass gerade auch dieses forcierte Ausblenden des Imperialismus tendenziell zu instrumentellen Herangehensweisen führt. Also dass man sich eigentlich nicht mit der wirklichen Entwicklung auseinandersetzen will. Bei Platypus. Die damit gestartet. Also nein, ich meine es überhaupt nicht so autocall, sondern tatsächlich, weil ich gucke so auf die Welt und würde sagen, Moment mal, also auf der Großteil der Linken lehrt Imperialismus sicherlich so. Der sagt, du musst nach China gucken, du musst nach Palästina gucken, du musst nach Kurdistan gucken. Das ist der Großteil der Linken der Welt, der das sagt. Und du hast vorhin gesagt, und da hast du so ein bisschen gesagt, so von wegen Partikus, Antideutsche sind nicht dasselbe, aber du hast sie so ein bisschen in eine Richtung gestellt. Und ich glaube, vorhin hast du ja auch so ein bisschen eine explizite Vorwurf gemacht. Partikus ist maophob. Hast du ab, ne? Und hat eine Tendenz dazu. Ja, und du würdest sozusagen dementsprechend, wenn deine Kritik, die du gerade äußerst, die Kritik, dass du sagst, die Erziehung in Platypus, das ist, wie gesagt, auch nicht eben aus der Outcrawl, und du würdest sagen, du siehst da eine Lücke, weil man quasi Leute zu stumpfsinnigen, westzentrischen Menschen macht. Und nur ganz kurz, um zu ergänzen, ich habe mal irgendwann, weil ich ja in Äthiopien war und da habe ich so gelesen, alte Texte der Spartans. Die haben damals gesagt, und das ist ganz interessant, ne, mit ihrem Trotzkismus, ich glaube in den 80ern oder so haben die das geschrieben, das Einzige, was die Revolutionäre in der dritten Welt machen können, ist den Leuten dort beizubringen, dass sie dafür sorgen müssen, dass im Zentrum die Revolution stattfindet. Eine mega seltsame Aussage, und ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht, wie man auf dieser Grundlage organisiert in der dritten, in Entwicklungsländern heutzutage. Ja, das ist interessant, dass du die Spartans aufbringst, weil ja, ich glaube, dass so diese maophobe Tendenz auch von den Spartans teilweise kommt, von den alten Spartans, wie die über nationale Frage nachgedacht haben. Also weil, ne, wenn man das ja auch zum Beispiel vergleicht mit dem Einfluss durch Postone, ne? Also weil da findet eine ähnliche Denkbewegung statt, bei der Art und Weise, wie Postone über Klassen nachgedacht hat und wie die Spartans mehr oder weniger, aber dann vor allem Platypus über Imperialismus nachdenkt. Ne, so Postones irgendwie Education, sagen wir mal so, zu Klassen war ja so ein bisschen, dass er eigentlich gesagt hat, ja eigentlich das wirklich Gute an Marx ist, dass er verstanden hat, dass Kapitalismus ein Verhältnis ist und ein Verhältnis, an dem auch die Arbeiterklasse teilhat. Die Arbeiterklasse ist auch erstmal bürgerlich. Die Arbeiterklasse reproduziert auch Kapitalismus. Insofern müssen wir diesen Klassenkampf Marxismus beiseite schieben, weil der eigentlich uns davon abhält, das wirkliche System als System zu verstehen. So. Und das ist eigentlich sowas, was in Platypus nicht akzeptiert wird, zumindest nicht für die historische Rekonstruktion des Marxismus, zu Recht, denke ich, weil es ja eben das vernachlässigt, was Marx im Fetisch Kapitel sagt, nämlich die wissenschaftliche Aufklärung über den Schein überwindet nicht den Schein. Ja, also, dass du theoretisch dich darüber verständigen kannst, dass das Kapital nicht, dass die Kapitalisten nicht böse sind, sondern eine Charaktermaske ändert nichts daran, dass diese Charaktermaske sehr real ist und der Feind ist. Und im Imperialismus ist das Gleiche, eigentlich. Aber da scheint mir, weil du es jetzt so konkret angesprochen hast, tendenziell, ich will es auch nicht verabsolutieren, aber ein bisschen die Tendenz zu sein, das so ein bisschen schnell abzuwischen nach dem Motto, ja, Imperialisten, Unterdrücker, Unterdrücker, nicht so wichtig, weil Imperialismus ist ja ein Gesamtsystem. Und es geht ja Lenin darum, das Gesamtsystem zu überwinden. So. Und das scheint mir nicht, also auf jeden Fall nicht die Art und Weise, wie Lenin darüber nachgedacht hat. Also die Charaktermasken der Unterdrücker, also der imperialistischen Staaten, ist sehr real, sozusagen. Und wird nicht dadurch weggewischt, durch das Bewusstsein, dass es ein allgemeines System ist. Und das scheint mir eben so eine maophobe Reaktion zu sein. Ja, die doch ein Problem ist, zumindest erstmal darüber, wie man das historisch lehrt. Also wie man, ich würde das ne, so sagen, ich denke, es hat Implikationen für die Gegenwart, aber das ist vielleicht nochmal unklarer. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Problem, die Art und Weise, wie man das darstellt im Sinne von, was für was war Lenin, was hat Lenin repräsentiert, was hat Lenin gedacht. Das scheint mir, also in diesem Sinne, ja, scheinen mir da schon so Tendenzen der Maophobie, sagen wir mal. Ich muss übrigens sagen, habe ich nicht erfunden, diesen Begriff, habe ich mir gestohlen von jemand anders, aber der auch im Raum sitzt. Aber ja, es hat mir sehr gefallen. Ich finde das auch durchaus passend. Lukas. Ja, ich an einer Stelle spannend, wo ich glaube ich sagen würde, ich würde dem sogar sehr massiv zustimmen, dass du gemeint hast, dass in der Imperialismus und die Spaltung des sozialistischen Lagers, was sich in vieler Hinsicht an Adorno erinnert hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da fand ich eigentlich so ein spannender Punkt, wo ich mir dachte, ich stimme damit extrem zu und gleichzeitig das Gefühl so, aber trotzdem würde ja Adorno zum Beispiel niemals sagen, man muss jetzt um den Begriff des Imperialismus einfach Leute erziehen. Also gerade diese Frage von quasi, was heißt Erziehung, ändert sich in dem Sinne ja nicht nur dahingehend, ist die Situation objektiv abstrakt irgendwie gleiche, sondern wie artikuliert sich das in der Gegenwart, wie ist unmittelbares Bewusstsein und vor allem dahingehend, weil ich mir zum Beispiel dachte, genau bei Adorno würde ich sagen, diese Frage von, was du jetzt am Ende angesprochen hast, von wegen so, ne, irgendwie im gewissen Sinne, Leute würden sagen, wir leben immer noch in der Klassengesellschaft und insofern ist irgendwie Postone ein bisschen zu einfach, wenn er das so abstrakt runterwischt als falsch, weil der Schein irgendwie einen Wahrheitscharakter hat. Da würde ja gerade Adorno in Reflexion zur Klassentheorie sagen, irgendwie stimmt das und irgendwie ist aber wirklich eine Frage von, ist diese Kategorie beschädigt auf der Ebene von, wenn Leute sich nicht mehr um den Begriff der Klasse organisieren und Klassenbewusstsein auf eine Art und Weise auf längere Perspektive hin in den kapitalistischen Zentren ausbleibt, ändert das auch was an der objektiven Wahrheit der Kategorie. Oder wie Luxemburg zum Beispiel diese Frage stellt mit den Gewerkschaften, so ne, irgendwie ohne einen Gewerkschaftskampf ist die Frage von überhaupt von irgendwie Kapitalismus im engeren Sinne vom Lohnverhältnis reden kann, weil die Frage ist quasi, wenn nicht mal der fallende Wert der Arbeit noch realisiert wird, sondern quasi darüber hinaus einfach Überausbeutung nach innen hin auch stattfindet die ganze Zeit, ist die Frage von, ist es nicht einfach, ich sag jetzt mal, fancy Sklaverei, weil die Leute ja nicht mal den äquivalenten Tausch für ihre Arbeit erhalten, ohne eine organisierte Arbeitbewegung. Ich frage mich so ein bisschen bei beidem so. Nee, aber danke für die. Ja. Ich frage mich so ein bisschen so, also ich glaube, so, ich finde diese Kontinuitätsthese spannend und ich würde sagen, das hat ja auch das erste Panel, was wir gemacht haben, war zu Imperialismus. Ne? Hm. Aber ich frage mich so ein bisschen so, mir scheint eigentlich umgekehrt die Sorge ursprünglich zu sein. Und ich weiß nicht, ich glaube, so pädagogisch kann ich nachvollziehen, dass, glaube ich, so die Frage ist, wie macht man es in der Gegenwart so? Aber mir scheint so ursprünglich eigentlich auch die Frage zu sein, so gerade diese Kontinuitätsthese des Imperialismus ist in einem gewissen Sinne vorherrschend. Und die Frage ist eigentlich, inwiefern werden so gerade auch, ne, warum Adorno über breite Welt spricht, statt einfach über Imperialismus, die ganze Frage von Fordismus, von irgendwie später Neoliberalismus, von irgendwie jetzt der ganze Frage von Postmodernismus, die in einem gewissen Zentrum in Pädagogik ist, eigentlich sagt so, diese großen Brushes, die verdecken auf eine Art und Weise das Problem, dass selbst mal eine Kontinuität annimmt, die nur in Brüchen ist. Kannst du darüber irgendwie reden, weil ich das Gefühl so, mir scheint irgendwie nicht so eine krasse Phobie dagegen zu sein, es ist irgendwie wichtig, heute noch darüber zu reden, was haben die eigentlich mit Imperialismus gemeint, aber die Aussage von Kontinuität ohne Brüche ist irgendwie was, worüber wir, glaube ich, schwierig nachdenken, vor allem auf der Ebene von, das 20. Jahrhundert scheint irgendwie sowohl subjektiv als auch objektiv viel verändert zu haben, indem sich die Linke in einem gewissen Sinne nicht auseinandersetzt. Das war ja ursprünglich der Punkt, warum sich Platypus in einem gewissen Sinne gegründet hat. Das wäre, glaube ich, meine Frage. Ich kann erstmal nur sagen, dass nichts von dem, was ich gesagt habe, das implizieren sollte. Also, dass man irgendwie Veränderungen nicht zur Kenntnis nimmt, darum geht es nicht. Also, diese Perioden von Fordismus, Neoliberalismus sind, scheinen offensichtlich irgendwie relevant zu sein. Und, aber ich meine, so ein bisschen, was denkst du jetzt gerade, ist diese Frage von Imperialismus pädagogisch besonders wertvoll, dass du sagst, so, also es scheint mir nicht per se ein Patrikus nie ein Thema gewesen, sondern sehr oft, sehr viele, also gerade Maoismus, gibt unter vielen mit Maoisten. Imperialismus ist das erste und ein immer wiederkehrendes Podium gewesen. Was ist so dein Gefühl, wo du sagst, so jetzt gerade ist notwendig, diese pädagogische Intervention zu machen? Woran macht sich das fest? Also zum ersten Mal, in gewisser Hinsicht, weil der Imperialismus die Totalität ist, ist es immer ein guter Zeitpunkt, sofern man von Marxismus redet. Ne, also der Imperialismus ist die historische Totalität, so meint das Lenin. Das Ganze ist falsch und das falsche Ganze ist der Imperialismus. Das ist der Rahmen für das Verständnis. So verstehe ich Lenin und in diesem Sinne finde ich es auch immer noch aktuell als ein Rahmen. Also als der Rahmen des Verständnisses, was viele Veränderungen beinhalten kann, was Teil manche Veränderungen erklärt. Warum es jetzt gerade, wie gesagt, ich finde es bis zum gewissen Grad, ist es nicht jetzt gerade, also es, wie gesagt, also du hast ja den Anfang, den Gründungsmoment von Platypus erwähnt, das war auch ein guter Moment. Also, und ich meine, es finde es schon, es ist natürlich auch überhaupt erstmal wert, also angesichts auch teilweise der Platypus-Pädagogik zu Imperialismus ja irgendwie auch, ja, schon immer wieder wichtig hervorzuheben, ne? So, es würde Platypus nicht geben ohne Anti-Imperialismus, gewissermaßen. Selbst diesem vulgären Anti-Imperialismus quasi, jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne das würde es nicht mal Platypus geben. Und jetzt gerade, ja, das lasse ich mal als Teaser fürs Bargespräch oder für andere Gespräche. Also vieles, was so in der Welt in den letzten Jahren passiert, mit Russland, mit China, mit Palästina, mit Iran, da scheint mir einfach keine gute Grundlage für ein ernsthaftes Verständnis da zu sein. Vor allem, wenn man es in den Marxismus in Bezug setzen will. Also eigentlich, okay, das will ich noch vorlesen, weil zum Beispiel ganz konkret in der Gründung von Platypus wird immer diese Frage sehr in den Vordergrund gestellt, dass die Linke ja irgendwann angefangen hat, Reaktionäre zu unterstützen aufgrund des Anti-Imperialismus. So, ne? Okay, ich denke auch, dass der politische Islamismus, die Art und Weise, wie das im 80er, 90er und dann Volklauf entsteht, hat was mit allgemeiner globaler Regression zu tun. Aber man kann doch nicht so tun, als hätten Lenin und Trotzki nicht sehr ausführlich und sehr konsequent Position dazu bezogen, wie man mit reaktionären Regimen in einem Kampf gegen den Imperialismus umgehen soll. Und als wäre da nicht eine klare Haltung auch da, der man sich zumindest bewusst sein sollte. Dafür habe ich noch ein Zitat, das will ich noch vorlesen. Und dann letzte Frage, dann müssen wir gehen. Von Trotzki. Das ist übrigens auch gegen Stalin gerichtet, dass er das sagt, aus diesem Text. Lenin, der imperialistische Krieg. Der unterdrückende Imperialismus der fortgeschrittenen Nation kann nur deshalb existieren, weil rückständige Nationen, unterdrückte Nationalitäten, koloniale und halbkoloniale Länder auf unserem Planeten weiter bestehen. Der Kampf der unterdrückten Völker für nationale Vereinigung und Unabhängigkeit ist doppelt fortschrittlich, denn einerseits bereitet er günstigere Bedingungen für ihre eigene Entwicklung vor, während er andererseits dem Imperialismus Schläge erteilt. Das im Besonderen ist der Grund, warum die Sozialisten im Kampf zwischen einer zivilisierten, imperialistischen, demokratischen Republik und einer rückständigen, barbarischen Monarchie eines kolonialen Landes trotz seiner Monarchie zur Gänze auf Seite des unterdrückten Landes und gegen das Unterdrückerland stehen. ungeachtet seiner Demokratie. Die objektive historische Bedeutung des Krieges ist von entscheidender Wichtiger für das Proletariat. Welche Klasse führt ihn mit welchem Ziel? Das ist ausschlaggebend und nicht die Ausflüchte der Diplomatie, vermittels derer der Feind immer erfolgreicher als Aggressor dargestellt werden kann. Genauso verlogen sind die Hinweise der Imperialisten auf die Losung von Demokratie und Kultur. Die verschiedenen Arten des Überbaus können nicht die reaktionären ökonomischen Grundlagen des Imperialismus verändern. Im Gegenteil, es ist die Basis, die sich dem Überbau unterordnet. Und da anknüpft eine gute Stelle aus einem Interview, was Trotzki gegen Ende des Lebens in Mexiko gegeben hat. Was dann, ich weiß nicht, ob das seine Entscheidung war, aber es wurde publiziert mit dem Titel Anti-Imperialist Struggle is Key to Liberation. Und da schreibt Trotzki darüber, dass manche, sowohl demokratische als auch stalinistische Kräfte, den Kampf gegen den Imperialismus durch den Kampf gegen den Faschismus zu ersetzen suchen. Und vor allem unter der Losung der Demokratie. Und er sagt, Zitat, in the countries of Latin America, the agents of democratic imperialism are especially dangerous, since they are more capable of fooling the masses than open agents of fascist bandits. I will take the most simple and obvious example. In Brazil, there now reigns a semi-fascist regime that every revolutionary can only view with hatred. Let us assume, however, that on the morrow England enters into a military conflict with Brazil. I ask you, on which side of the conflict will the working class be? I will answer for myself personally. In this case, I will be on the side of fascist Brazil against democratic Great Britain. Why? Because in the conflict between them, it will not be a question of democracy or fascism. If England should be victorious, she will put another fascist in Rio de Janeiro and place double chains on Brazil. If Brazil, on the contrary, should be victorious, it will give a mighty impulse to national and democratic consciousness of the country and will lead to the overthrow of the Vargas dictatorship. The defeat of England will at the same time deliver a blow to British imperialism and will give an impulse to the revolutionary movement of the British proletariat. Truly, one must have an empty head to reduce world antagonisms and military conflicts to the struggle between fascism and democracy. Under all masks, one must know how to distinguish exploiters, slave owners and robbers. Und ich will jetzt gar nicht das ausführen, was das für heute alles heißen würde oder nicht heißen würde. Mir geht es aber schon darum, in erster Instanz, dass man das schon anerkennen muss, wenn man sich über die Frage stellt, Marxismus und Imperialismus heute oder überhaupt die Bedeutung von Marxismus heute und inwiefern Leute das richtig oder falsch anwenden oder was auch immer. Ja, und nicht nur situativ, also schon eine konsequente Haltung ist. Also auch das, ne, das ist wie bei Ihrer Frage, das ist keine situative Haltung. Das ist schon die konsequente Haltung, die Sie eingenommen haben. Nicht situativ. Und es gibt viele mehrere Beispiele dafür. Und das gilt natürlich auch für die Sowjetunion. Und letztlich der Unterschied ja irgendwie zu, also das wäre im Prinzip die anti-imperialistische Einheitsfront. Und eigentlich hat das auch Trotzki in einem Text zur Sowjetunion, weil mit der Sowjetunion sind ja die gleichen Probleme aufgekommen. Also in der USA hatte dann Trotzki das ganze Zeit das Problem, dass er quasi diese Stalinophoben jetzt neuen Trotzkisten hat, die aber aus seiner Sicht auf jeden Fall eine falsche Sicht auf die Sowjetunion haben und auch da gewissermaßen den Kampf gegen Imperialismus ersetzen durch den Kampf gegen Faschismus und für Demokratie irgendwie in der Sowjetunion oder so. Und da gab es zum Beispiel, also da gab es auch viele Fälle, zum Beispiel hat einmal die Sowjetunion unter Stalin dann Finnland invadiert, aus verschiedenen Gründen so, aber es war quasi ein Völkerrechtsbruch durch Finnland, durch die Sowjetunion. Aber Trotzki hat schon gesagt, okay, das ist aber nicht Imperialismus im selben Sinne. Oder auch der Chauvinismus, der teilweise in der Sowjetunion steht, ist nicht dasselbe wie Imperialismus im Sinne wie die USA oder Großbritannien oder Deutschland imperialistisch sind. Und deswegen hat er gesagt, auch in diesem Fall müssen wir konsequent die Sowjetunion quasi verteidigen gegen den Imperialismus. Und die Art und Weise, wie er das eben erklärt hat, ist zu sagen, ne, es ist eine Sache, sich mit Stalin zu solidarisieren, seine Politik zu verteidigen oder Verantwortung dafür zu übernehmen. Es ist eine andere Sache, der Weltarbeiterklasse zu erklären, dass wir es nicht zulassen können, welcher Verbrechen Stalin auch immer schuldig sein mag, dass der Weltimperialismus die Sowjetunion zerschmettert, den Kapitalismus wieder einführt und das Land der Oktoberrevolution in eine Kolonie verwandelt. Diese Erklärung liefert gleichfalls die Grundlage für unsere Verteidigung der UdSSR. Es ist ein bisschen anderer Fall, ne, weil es Arbeiterstaat ist, aber diese grundlegende Haltung, diese grundlegende Herangehensweise zur antiimperialistischen Einheitsfront ist schon konsequent auch in den unterdrückten Ländern. Genau. Und deswegen sagt Trotzki über Lenin, die Einschätzung der imperialistischen Demokratie bildet den Eckstein der gesamten leninischen Konzeption. Also der reaktionäre Charakter der imperialistischen Demokratie. Okay, allerletzte Fragen oder Kommentare. Und wir können gerne noch, also ich bin, habe noch Lust, eine Pizza zu essen. Ich weiß gar nicht, ob die noch offen haben. Wir haben schon so lange gemacht. Aber ja, letzte, ja. Ich hätte eine, das ist ein bisschen auch so, weil so, ne, ich fühle mich so ein bisschen wie als Kind in der Kirche, so dass ich so glauben will, was gesagt wird, aber es nicht wirklich kann. So, dass so die, also nur, weil es ist ja ein sehr hoffnungsvoller Teacher, den du jetzt gehalten hast. So, hier der so. Je nachdem. Ich glaube schon. Ich glaube, er will ein hoffnungsvoller Teacher sein. So, ne, weil du so herausstellst, Kontinuität statt Diskontinuität, weil du herausstellst, hier die Fragen, die irgendwie das 20. so, ne, diese, so, ne, wenn man so will, die nationale Frage als diese Restfrage von Imperialismus, die noch irgendwie da ist, die uns verbindet mit dieser Zeit, an der machen sich noch Sachen auf. Und ich würde das gerne glauben. So, ich habe andererseits halt so ein bisschen das Gefühl, dass aus meiner Sicht, ich habe wirklich viel Zeit in meinem Leben mit antiimperialistischen Linken verbracht, dass ich immer das Gefühl habe, dass so diese Stellung der Frage, so, ne, diese Betonung der Kontinuität in Imperialismus, die sich gerade über das Fortdauern dieser, ne, immer wieder aufkommenden nationalen Aufstände und so weiter vermittelt, im Kern das ist, was Denken verhindert und was dafür sorgt, dass man sich, ne, im Endeffekt immer wieder was Neues finden kann, worauf man irgendwie so, ne, das passiert immer, sowas passiert die ganze Zeit natürlich auf der Welt. So, und man hat immer einen Punkt, auf den man seine Hoffnung richten kann. Man hat immer es gibt immer einen Volksaufstand, der einem ermöglicht, sich selber irgendwie in der Kontinuität mit dem Continuing Struggle zu setzen. Ich frage mich, ob du diese Gefahr auch so siehst oder ob du die für übersteigert hältst, weil das ist mein großes, so, ne, ich würde das wirklich gerne glauben, dass so quasi in jedem Volksaufstand so der, die Wurzel, das habe ich jetzt aber auch nicht gesagt. Ja, so, oder dass in überhaupt einem Volksaufstand die Wurzel zum Sozialismus liegt. So, jetzt noch, so, ne, weil ich meine, dass das letzte Mal so ein nationaler Volksaufstand in ein sozialistisches Projekt umgestanden ist, auch das ist schon relativ lange her. Wenn man Venezuela zählt, 20, und da kann man die Frage schon sehr groß stellen, ob das überhaupt war. So, ne, also inwiefern, wie siehst du das Verhältnis zwischen so der, was gibt, sagen Sie mal so, ich versuche es mal so, was gibt dir die Hoffnung, dass, sehr viele Unterschiebungen hier, die mir, so, ja, ich weiß, vielleicht sag das nicht so ist, so, was gibt dir die Hoffnung, dass in diesen Begriffen noch dieses Potenzial liegt, das du in ihnen zu vermuten scheinst, für mich. Vielleicht stimmt das auch nicht. Ich will ja nichts unterschieben. Ich würde betonen, dass der Impuls dahinter einfach der ist, sich auf nicht instrumentelle Art und Weise mit der Realität auseinanderzusetzen. Mhm. Also es ist in gewisser Hinsicht darin auch einfach manche Dinge einer, wenn man so will, wissenschaftlichen, also auch einfach aus der Erforderung einer gewissen Kohärenz des Denkens entspringen. Und nicht so sehr, ob man jetzt Optimist oder Pessimist ist, so. Zum anderen würde ich sagen, dass du wieder so ein bisschen... Heißt das instrumentell? Was? Die Frage zu richten, ob du Optimist oder Pessimist bist. Heißt das für dich instrumentell? Also sozusagen, ob das nutzt... Naja, es wäre ja sowohl instrumentell, wenn man quasi sich das jetzt aufgreift, weil man dann denkt, dann sind wir jetzt in einer revolutionären Periode, als auch es wäre instrumentell, wenn man eben sagt, nee, das gilt nicht mehr und deshalb sind diese ganzen Probleme nicht mehr da oder diese Dynamiken sind nicht mehr da. Also beides letztlich instrumentell. Aber was ist mit dem Pessimismus der Stärke? Das ist doch, was Richard Rubin den Pessimismus der Stärke genannt hat, dass man sozusagen sich nicht in irgendwelche Illusionen verrennt, um sozusagen die Realität nicht sehen zu müssen, Ich weiß echt nicht, was, Leute, was findet ihr denn so optimistisch an dieser ganzen Sache? Also des Imperialismus. Nur zur Klarstellung, ich sage das ja selbst, ihr kennt viele antiimperialistische Linke, die sozusagen die Welt nicht sehen wollen, indem sie sich auf den nächsten Volksaufstand stürzen. Ich finde es irgendwie, ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass du so hart die Frage gestellt hast, hat das irgendwas mit Sozialismus zu tun? Aber sorry, wenn ich unterbreche, weil wir haben, wie gesagt, ich habe eigentlich gesagt, letzte Frage und ich würde dann noch kurz einfach eingehen. Das ist eine sehr ernst gemeinte Frage. Ja, ja, also ich meine, teilweise, wie gesagt, würde ich einfach nochmal sagen, dass du eigentlich wieder in gewisser Hinsicht implizit gesagt hast, sich auf Imperialismus zu beziehen, bedeutet Regression zu verdrängen. Bedeutet Regression nicht wahr. Ja, genau. Und das, würde ich sagen, ist einer der Hauptpunkte, die ich auch bei dem Titel machen wollte, dass mir das stellt die Sache von auf den Kopf. So, Imperialismus ist der Rahmen, um auch Regression zu verstehen. Es ist Verfaulung. Auch. Verfaulung ist ein wesentlicher Bestandteil davon, als Stichwort, um deutlich zu machen, dass das ein Rahmen ist, auch um Regression zu verstehen. Und ich würde auch nochmal sagen, ne, so, wie gesagt, es ist nicht nur die Anti-Imperialisten das Problem. Die Anti-Imperialisten sind eine Seite, die Pro-Imperialisten sind die andere Seite. Es sind zwei Seiten desselben Problems. Und ich finde, man muss, also auch das gehört dazu, Lenin aufrichtig zu lesen. Ne? Also wenn man zum Beispiel anguckt, wie er über Kautsky und Hobson schreibt, er sagt schon, in einer gewissen Hinsicht ist der liberale Anti-Imperialismus von Hobson noch besser. Weil er zumindest, da kann man noch ansetzen, das kann man irgendwie weitertreiben, weil er wenigstens das Problem benannt wird und nicht so beschönigt wird. Also das sind zwei Seiten einer Medaille, aber in gewisser Hinsicht ist das noch, also Pro-Imperialismus noch schlimmer. Beschönigung für Imperialismus noch schlimmer. Und am Ende, wie gesagt, ich finde das ein bisschen eine Karikatur mit irgendwie hier und da Volksaufstand. Hat vielleicht auch mit, also ich will dir schon zurechnen, dass du das ja auch auf realen Linken basierst oder gewissen realen Erscheinungen. Das will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Aber es geht eher darum, die Totalität zu erfassen. So. Und nicht so zu denken, also ich glaube, ein Denken, was hier teilweise auch aufkommt, ist, dass Marx eben versteht, dass dass sozusagen die Frage von Sozialismus und die Antwort von Sozialismus sich teilweise auch aufspalten. Über nationale Grenzen hinweg. Also, dass im imperialistischen Zentrum, nur im imperialistischen Zentrum kann die Antwort gestellt werden. Aber vielleicht kann die Frage nur woanders gestellt werden. Und das gerät aus dem Blick, wenn man sich nur auf das Zentrum irgendwie konzentriert. Das ist die Gefahr, wenn man den Begriff verdrängt, dass man die Idee, dass der Begriff von Imperialismus quasi trägt mit sich, dass wir die Welt als eine nicht nur das Zentrum Seiende uns anschauen. Genau, also ich würde auch sagen, zum Beispiel so, es wird ja manchmal gesagt, ja, Lenin und Trotzki, also dann so gegen Stalinismus, aber das ist eigentlich Stalinophobie, wenn man sagt quasi, ja, Lenin und Trotzki, die wollten ja eigentlich nur die Revolution in Europa ankurbeln. Nein, die wollen Revolution auf der ganzen Welt. Die wollen, dass die ganze Welt zum Sozialismus fortschreitet. Ne? Die wollen auch Sozialismus in Russland. Das ist auch das ist wieder eine instrumentelle Herangehensweise. Ne? So, das ist, also, dass sie in den dass es in die Zentren dringen muss, ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Aber ja, es ist eine instrumentelle Herangehensweise. Also scheint mir irreführend und führt einfach, ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, zu einer instrumentellen Herangehensweise. Und ich würde es dabei belassen. Also, das falsche Ganze ist der Imperialismus. So.